Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und obwohl Tour de France ist, haben wir uns nicht nehmen lassen, am Samstag während des Zeitfahrens vor Ort stundenlang uns die Köpfe zu zerbrechen, worüber wir heute sprechen können. Haben dann überlegt, wir sprechen über das, was wir sonst auch sprechen. Wir lassen die Tour sein und deswegen begrüße ich heute Abend aus dem schönen Ruhrpott den lieben Christian. Ja, hallo. Hier ist Christian. Noch einer. Hast du Kaffee getrunken? Ja, total drauf. Koffein. Ja, ich erinnere, das ist nicht so deins. Also ist schon deins, wenn es sein muss. Ja, ich habe morgen Urlaub, deswegen ist das kein Problem. Wieso hast du morgen Urlaub? Meine Tochter wird morgen 3. Die hat morgen Geburtstag und dann kriegt sie eine Prinzessin eine Sonderbehandlung. Ach, das ist schön. Habt ihr was Feines geplant? Oder? Ja, wir fahren. Ja, hat nichts mit Radsport zu tun, so viel schon mal vorab. Nee, wir fahren zu etwas, was die Kinder in diesem Alter am meisten interessiert. Einen riesigen Outdoor-Spielplatz mit zig Möglichkeiten, sich aufs Maul zu legen. Und naja, aber wird bestimmt gut. Ich hoffe, du kommst gesund durch. Ich ja. Sicher sind wir da aber auch nicht. Nee, das stimmt. Wir sprechen mal dann über das, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe beim Zusammenstellen des Dokuments mir bei einer Sache mich auch schon ein bisschen geärgert. Das hätte ich, weil mittlerweile die Wogen geglättet sind und ich mich gar nicht mehr so aufrege. Bevor wir aber ganz loslegen, noch eine Meldung. Wir haben gerade frisch reinbekommen, also während wir hier schon an den Knöpfern und Reglern drehten, dass Peter Sagan von der Tour ausgeschlossen ist. Ja, das ist hart. Der Publikumsliebling überhaupt. Ich weiß nicht, ob das hart ist. Ich habe es nur so ganz kurz gesehen. Hast du es richtig gesehen? Ich meine, das ist ja jetzt eigentlich Stoff für den Race, aber ich bin gespannt. Nee, ich habe vorhin auch nur so ein kurzes Video gesehen, wie da beim Sprint einer ganz derbe zur Seite in die Absperrung gestürzt ist. Mhm. Aber wer da jetzt genau der Auslöser ist, so genau habe ich das jetzt auch noch nicht analysiert. Cavendish ist in die Seite gestürzt wohl. Und mutmaßlich war Sagan nicht ganz unschuldig an der Sache. Aber ich habe auch schon Sachen gelesen gerade nebenher, während du noch deine Nudeln zu Ende gegessen hast. Ich habe nämlich die Kunst, ich kann am Geräusch erkennen, was die Leute essen. Wenn's Wetten das noch gäbe, ne, dann wäre ich auch schon länger da gewesen. Ich habe nur gelesen, dass ich auch schon, dass Leute gesagt haben, Cavendish hat ja angefangen sozusagen. Naja. Aber damit kommen wir eigentlich ja fast zu unserem, ja, sagen wir mal ersten Punkt ungefähr. Wir waren bei der Tour. Wir haben uns gesehen am Samstag. Ja, genau. Erste Etappe in Düsseldorf. Mhm. Liegt ja für uns beide ziemlich um die Ecke und ja, doch, kann man so sagen. Wie warst du schon mal bei der Tour vorher? Nee. Also live gesehen, diverse andere Rennen, Deutschland-Tour und so, damals. Aber Tour de France noch nicht. Ich auch noch nicht. Und man war schon beeindruckt von den Menschenmengen. Also das hat mich ziemlich geflasht, muss man sagen. Ja, und vor allen Dingen bei so einem Einzelzeitfahren. Also ist ja nicht so, dass da einfach nur so ein Pulk vorbeifährt, sondern im Minutentakt rauschen da die Fahrer vorbei und jeder Einzelne wird gefeiert. Also, und man erkennt sie halt. Man erkennt sie auch oder ist vorbereitet. Darauf, ja, er kommt. Und, ja, genau. Also je nachdem, wie man stand, sah man ja auch schon weit im Voraus, wenn da wieder jemand vorbeikommt oder auch allein an den Motorrädern, die immer vor jedem Fahrer vorausfahren. Und das war echt, also von der Stimmung her fand ich das absolut einmalig. Also könnte man jedes Jahr haben. Ergebnis für das Zeitfahren ist natürlich nicht für jeden so gewesen, wie er sich vorgestellt hat. Am Abend selber... Alles, was der Chris an dem Abend gesagt hat, habe ich nichts von persönlich genommen. Ja, das habe ich alles im Mantel des Schweigens, werde ich darüber hüllen. Er war sehr, sehr geladen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber das sind ja die Emotionen, die auch im Radsport dazugehören. Insofern sehr, sehr, sehr verzeihlich. Und ich habe auch die sehr, sehr, also wie, also das ist ja komisch, man hat ja, wenn man Leute sonst nur so einmal im Interview bei uns in der Sendung und sonst so online mitbekommt, um es mal so zu sagen, die sehr, sehr, sehr, sehr in meiner Meinung, wie sagt man das, ich krieg die Formulierung nicht hin. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, sie zu treffen, weil ich dachte, das ist bestimmt ein sehr, sehr netter Mensch. Und es hat mich dann gefreut, dass sich diese Erwartung in der Hinsicht auch völlig bestätigt hat, dass sich die Caroline von dem Blog, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Ciclista, getroffen habe, also die den Blog Ciclista, mein Gott.net betreibt, die Caroline, und sie war ja mal zu Gast, ich glaube in Folge 150 vielleicht sogar, und ja, da haben wir zwei Kaffee getrunken, gequatscht in der Schickmütze, und war auch an dem Tag selber vom Cycling-Magazin eigentlich so ein bisschen das Treffen. Das ist aber irgendwie so mehr oder minder da untergegangen, ein bisschen, zumindest bei mir. Ich habe das nicht so ganz, ich habe noch jemand sehr Nettes getroffen, den ich sonst nur online verfolgt habe. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn man mit der Caroline vielleicht nochmal ein Interview, da bahnt sich ja fürs kommende Jahr etwas an, vielleicht kann man da nochmal was machen. Da wird sich bestimmt Möglichkeit ergeben. Und ansonsten werde ich auch gerne in ihrer Gegend mal vorbeischauen, weil das klingt immer sehr, sehr nett, was sie da in Rosenheim treibt. Das zu, und wie die Tour, also jetzt so im weiteren Verlauf, hast du die jetzt auch verfolgt? Also hast du so mal Etappenankünfte oder Ergebnisse gelesen oder? Nee, eigentlich nicht. Also, ich hätte mir das gerne am Sonntag noch angeguckt, aber, also auch live angeguckt, weil das ja immer noch bei uns in der Nähe war, zumindest die ersten Kilometer, aber das habe ich, am Sonntag hatte ich leider keine Zeit und nee, also jetzt weiter habe ich jetzt noch nichts verfolgt. Wir waren noch am Sonntag dann auch hinter Neuss unterwegs. Und das war auch, also da war halt das typische Tourgucken, ne? Also eine Stunde vorher die Waber-Karawane. Und aber da erzähle ich vielleicht noch ein bisschen mehr im Race dazu. Hier vielleicht nur den Film. Also da kann man auch gut, also meine Kleine ist ja 2 Jahre alt, das war jetzt auch gar nicht so schlimm für die, ne? Also wenn diese Werbekarawane kommt, das sind vielleicht so 20 Minuten, da ist aber alles aufregend und furchtbar viel und so, und danach was essen gehen vielleicht, und dann eine Stunde später kommen die Profis so ungefähr, das ging auch so, also man kann auch mit so kleinen Kindern, finde ich, dahin gehen. Also am Samstag war vielleicht, du hast ja auch am Ende gemerkt, ne, ein bisschen viel. Ja, war schon recht voll. Und dann auch ein langer Tag. Was soll man sagen? Aber kommen wir dann vielleicht mal, ich bekomme hier immer von meiner Nachrichten, von meiner Frau Nachrichten zu irgendwas. Ich weiß gar nicht was. Befehle? Ja, auch Befehle, aber im Prinzip hat es alles mit Radsport zu tun oder Korrekturen sozusagen, die ich bekomme. Okay. Ja? Also das sind das, ich bin ja jemand, der entweder sehr, sehr, sehr langsam und konzentriert schreibt oder Sachen runterschreibt, ja, und in dem Fall war es eher so ein Runterschreiben, und ich vermute, es hat mit irgendwelchen Texten zu tun, und da habe ich jetzt hier, wie sagt man, nicht Korrekturen, Maßregelungen, möchte ich sagen, bekommen. Naja, also das war, ja, so sind's ja, aber haben wir uns ja ausgesucht. Kommen wir mal so ein bisschen, nachdem wir das jetzt so vorweggenommen haben, zu dem, was uns in den letzten Wochen so auf dem Rad umgetrieben hat, den einen mehr, den anderen weniger, mich wohl eher weniger. Seit der letzten Sendung, das erste, was, glaube ich, danach passiert ist, war rund um Köln, wo wir gestartet sind. Ja, und ich musste mich da erstmal wieder dran erinnern. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Ich glaube, ja, so fast 3 Wochen, ne? Ja. Und was damals nochmal abging, weil ich habe da nämlich auch was zu geschrieben auf medium.com. Das ist ja so eine Blog-Plattform. Und da kannst du dich ja selber dann zitieren. Ja, mir wird nämlich gerade direkt total trocken im Hals, weil eines der größten ich muss mal einen Schluck trinken, ja. Ah, jetzt geht's wieder. Weil eines der größten Probleme war nämlich, wir hatten Temperaturen von 31 Grad, was ja im Grunde kein Problem wäre, aber es gab nicht genug zu trinken. Ja. Also um es kurz zu machen, war eine tolle Veranstaltung. Also ich hatte auch echt Spaß bei dem Rennen und auch nette Leute vorab getroffen, den Thomas T. nämlich zum Beispiel, der jetzt hier auch gerade im Chat ist. Und aber das mit den Getränken, dass man das da nicht hingekriegt hat, das hat mich schon derbe enttäuscht. Also es hätte ja auf der langen Strecke, die 126 Kilometer hat, hätte es 2 Kontrollen geben müssen, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man die eine Kontrolle, ja, die hätte man, glaube ich, 2-mal passieren müssen. Also im Grunde hätte man an 3 Kontrollen Wasser nachtanken können. Und ich habe aber nur eine gesehen, und das auch ziemlich am Anfang. Also ich hatte bestimmt dann so, ja, ich hatte so viel. Beschreib mal wann, also wann die Kontrolle war. Wann? Habe ich das vielleicht noch aufgeschrieben? Nee, Und die letzten, nee, ich kann das jetzt auf die Schnelle nicht nachvollziehen, aber das war ziemlich am Anfang, also vielleicht so nach 40, 50 Kilometer. Und so ziemlich auf, da war ein freies Feld und da stand ein, so eine einzelne Holzhütte. Genau, so auf der paar, rechten Seite, ja, genau. Mit so ein paar Landfrauen und die haben dann da Getränke gereicht und danach habe ich nichts mehr gesehen. Also nee. für die restlichen 76 Kilometer, nachdem ich die Pullen näher hatte, hatte ich halt nichts mehr zu trinken. Und das ist bei 31 Grad, die wir da hatten, im Schatten. Ey, das ist viel zu wenig. Also ich musste zum Schluss dermaßen rausnehmen, weil ich schon merkte in dem Bein, oh, da kommt ein Krampf. Also einfach deswegen, weil ich viel zu wenig getrunken hatte. Und ja, es ist schade, weil ich hätte auf jeden Fall noch reintreten können, wenn genug Flüssigkeit da gewesen wäre. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Ja, also das war bei mir natürlich auch nur der Flüssigkeitsdefizit, was die Probleme verursacht hat. Vor allen Dingen, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, als ich da ankam, gab es auch nichts mehr. Also keine Flüssigkeit. Und ich hatte ziemlich genau 1 Liter mit. Ich hatte 2 kleine Flaschen mit. Weil ich bin jemand, der trinkt reichlich wenig. Und da gab es in der Vergangenheit immer was. Und ich dachte mir, okay, du schleppst eh schon mehr als genug Gewicht mit dir rum. Da musst du dir jetzt nicht auch noch was im Sinne von mehr Gewicht so aufhalten. Und ja, was soll's, ne? Also war nicht schön. Ich hatte ja das Problem, dass ich vorher schon gesagt hatte, dass mein Trainingszustand nicht der beste ist und dass es mich gar nicht so wundern würde, wenn ich rausgenommen werde. Und das war dann auch endlich mal der Fall. Also, aber ich wollte vorher mal ein paar andere Sachen. Ich habe nämlich extra Notizen gemacht, wie es so meine Art ist. weil ich habe mich über ein paar Sachen, vielleicht weil ich auch länger unterwegs war als üblich, echt massiv aufgeregt. Und das wollte ich dann nochmal sagen. Weil wir haben ja nun mal auch viele Hobby-Rennfahrer unter unseren Hörern und ich hoffe mal, dass diese Kritik, die ich jetzt hier äußere, keinen von denen, also ihr seid eigentlich nicht die Adressaten, hoffe ich, weil ihr verhaltet euch vernünftig. Aber was ich nicht verstehen kann und was mich fuchsteufels mitmacht, ich bin mehrfach über Gels, leere Verpackungen von Powerriegeln, Powerbars und so weiter und so fort gefahren und gesehen am Straßenrand und. Und das macht mich so fuchsteufelswild, da könnte ich ausrasten. Also, ja, das hatte ich auch. Also ich hatte mehrmals Leute vor mir, die die leeren Verpackungen einfach weggeworfen haben. Ja, also ich kann das unfassbar. Also dann muss man sich nicht aufregen, dass solche Rennen von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden, wenn sie am nächsten Tag erstmal 10 Gels halbvolle Packungen im Vorgarten liegen haben. Da kann ich Verärgerung durchaus nachvollziehen. Also das finde ich so eine unfassbare Schweinerei. Und wenn ich das irgendwann mal mitbekomme, dass das irgendjemand bei mir in der Nähe macht, der kriegt auch. Und wenn ich noch eine Flasche habe, die voll ist und eine Flasche, die leer ist und ich habe noch 100 Kilometer zu leeren, dann weiß ich nicht, ob ich an mir halten kann und nicht die volle Flasche nach ihm schmeiße. Angemessen wäre es wahrscheinlich. Wobei ich natürlich nicht, aber man darf ja mal träumen. Ja, die volle Flasche könnte auf der Fahrbahn liegen bleiben und noch jemand zum Sturz bringen. Das wäre natürlich nicht so toll. Okay. Aber ja, irgendeine Reaktion wäre auf jeden Fall angebracht. Ja, also das. Und das Zweite, was mich, also das war jetzt so ein generelles Problem, weil ich habe echt viele, viele, viele Verpackungen da gelesen. Und bitte, bitte, bitte, das nächste Mal, wenn ihr auch nur drüber nachdenkt oder jemanden sieht, dann sprecht ihn auch an, weil das fällt auf uns alle, auf alle Rennradfahrer zurück und das kann nicht in unserem Sinne sein. Punkt 2, und da ist mir ein Herr mehrfach aufgefallen, ich meine, vielleicht liegt das daran, dass ich mich diesmal, wie soll man sagen, sehr, sehr weit hinten im Feld gefunden habe. Ja, aber erinnerst du dich, klar, du bist zweimal da lang gefahren, Kopfsteinpflasterstück nach Bensberg und auf dem Kopfsteinpflaster kommen manche Fahrer besser zurecht und manche schlechter. Und ich komme vielleicht aufgrund des höheren Gewichts einigermaßen gut da hoch, ne, weil man hat einfach den Druck dann auf den Reifen und kann da hochfahren. Und ich überholte einen Fahrer rechts und zog dann, zog links an ihm vorbei, fuhr dann wieder nach rechts in meine Spur und offensichtlich meinte ein Fahrer, sich noch zwischen dem Fahrer und der Bande rechts vorbei drängen zu müssen und fuhr dann sozusagen auf der Innenlinie und als ich dann rechts rüberzog, wurde ich angeschrien wie sonst was. Oh, schön. Ja, und das kann ich auch nicht verstehen, weil also wenn jemand seine Linie nicht gehalten hat, dann er. Und also ist mir ein absolutes Rätsel. Tja, manche Leute, die nehmen das alles ziemlich ernst. Ja, und das Beste war, dieser Mensch, also er trug, ich möchte die Sache jetzt bewusst nicht was, aber er trug ein Trikot eines großen Kölner Radsportvereins. Und das ist der Punkt A. Und Punkt B, es kam dann später zu einer Situation, die ich auch noch kurz erzählen möchte. Weil, also mir ist es bis jetzt einmal passiert in meinem Leben, dass ich im Besenwagen geendet bin. Das war beim Ötztaler. In dem Jahr war ich auf der schönsten Hochzeitsreise, die ein Mensch machen kann. Ich habe geheiratet und ich war beim Ötztaler. Und alles hat gut geklappt, bis auf der Ötztaler. Insofern kann ich mit dem Jahr ganz gut leben. Und da saß ich dann, da habe ich einen Besenwagen und diesmal. Und ich weiß nicht, hast du schon mal einen Besenwagen besitzen müssen? Wahrscheinlich nicht. Bis jetzt noch nicht, nee. Nee. Also, pass auf, du fährst da so lang, ne, und denkst dir, ja, eigentlich bist du schon über den Schnitt, mal gucken, ja, wenn du jetzt über den Berg rüberkommst noch und die dich nicht aus dem Rennen, dann könnte es noch klappen. Es war der Berg nach Immekeppel hoch. Und dann fahre ich da so lang und ja, dann kommt auf einmal der Abschlusswagen und was wollte ich denn sagen? Genau, der Abschlusswagen kommt und sagt dann zu mir sowas sinngemäß wie, ja, hier, Schluss aus, Feierabend, ne, du kannst jetzt noch nach Hause fahren, allerdings dann bitte so an die Verkehrsregeln halten, so sinngemäß. So, und dann dachte ich so, boah, ne, eigentlich passt den Kaffee auch über, war irgendwie, würde ich schätzen, so an die 80, 90 Kilometer gefahren. Ne, es war, wie du sagst, heiß, man hatte nichts mehr zu trinken und dann dachte ich so, ach komm, steig jetzt einfach in den Scheißbus und fahr nach Hause. Und in dem Moment sagt so ein Typ neben mir so, ach komm, lass uns doch noch einfach so über die Strecke nach Hause fahren. Na? Okay. Und dann sagte ich, na, okay, bis jetzt, du hast jetzt 10-mal irgendwie gefinisht und wäre jetzt auch doof, es nicht zu machen. Und dann hat man diese 30 Sekunden oder 20 Sekunden, wo man so hin und her überlegt, was macht man jetzt? Und in dem Moment fährt der Besenwagen an mir vorbei. Chance vertan. Ja, aber ich dachte, der Held, der fährt mal wenigstens so auf meine Höhe, macht die Tür auf und sagt so, Jung, rein oder nicht rein? Nichts, nichts, der ist einfach an mir vorbeigefahren. Dann war der wahrscheinlich voll? Nein, der war nicht voll. Ich habe später Filmaufnahmen daraus gesehen, weil der WDR ist da mit der Kamera dazu gestiegen. Nicht, dass ich unbedingt da hätte dabei sein wollen, darum geht's mir gar nicht. aber ich dachte gedacht, der sagt noch mal so nach dem Motto, ey, rein jetzt oder letzte Chance, ne? Oder so hier, letzte Runde oder sowas. Nix, einfach vorbei. Und dann musste ich mich, dann habe ich mich noch so diesen Berg hochgequält und oben am oberen Ende kam dann der Herr, der mich vorher angeschnauzt hat und der für den alles so ernst und so wichtig war, meinte zu mir, fahr mal jetzt links rum, direkt nach Köln. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, nee. Weil wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, irgendwie so alleine zu fahren dann und mal einen Tag frei habe, die Sonne scheint und so weiter und so fort, dann mache ich das auch. Und bin dann noch weite Teile der Strecke gefahren. Zweites Kopfsteinpflasterstück nach Bensberg hoch, habe ich mir dann geschenkt, weil die Profis gerade hinter mir, also die Polizei kam und hat mich von der Straße vertrieben, um es so zu sagen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Aber das fand ich alles dann nicht mehr so schön. Also, wie hast du das denn gemacht? Also du hast dann gewartet, bis die Profis vorbei waren und dann bist du weitergefahren, oder? Ich kenne mich ja da gut genug aus. Also ich konnte quasi eine Abkürzung so ein bisschen. Also du kennst ja vom Schloss Bensberg, fährt man ja hinten durch diesen Wald. Und dann habe ich die Möglichkeit gesehen, sozusagen, wie ich von da ein bisschen abkürzen würde. War doch eine blöde Situation. Ich wäre gerne in den Straßenbahn gestiegen. Aber ich hatte die Wahl, Straßenbahn oder Tankstelle. Straßenbahn oder Tankstelle. Also was zu trinken kaufen. Tankstelle, dann hat sich das mit der Straßenbahn irgendwie so, wie soll man sagen, erledigt, sozusagen. Ja, so, das war rund um Köln. Also ich muss nächstes Jahr trainieren. Ich werde natürlich nächstes Jahr wieder angreifen. Ne? Da will ich es nochmal probieren. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Bis ich wieder als hier angreife, das wird noch was dauern. Aber das lasse ich mir rund um Köln so mir nicht gefallen. Ja. Der Phönix aus der Asche. Genau. Werde ich mein T-Shirt aufreißen am Start, einmal kurz laut schreien. Ich meine, besser als schlechter als die Musik kann es auch nicht sein. Oh, das ist immer so nervig, ey. Also darum beneide ich die ehrlich nicht, die da ganz vorne stehen, direkt bei den Boxen. Ja. Diese laute Mucke, die Massen anstacheln soll. Bei uns eher das Gefühl von latentem Fußpilz im Rachen erzeugt. Ja. Da bist du noch mal doppelt so froh, wenn es endlich losgeht. Ja, vielleicht ist das auch Sinn und Zweck der Sache. Aber Startplatz, also hatte ich ja gerade schon gesprochen, ich hole mir nächstes Jahr den Startplatz auch. Du hast jetzt startplatzmäßig, oder wie war das, mit dem Ötztaler Startplatz? Erzähl mal. Ja, ich habe das jetzt, also ich bin die letzten Jahre eigentlich immer Ötzi gefahren. Ja. Ich kann es leider nicht mehr genau sagen, ob es jetzt 7 oder 8 Mal war. Aber jeder beschwert sich doch immer, dass er keinen Platz kriegt. Und du? Ja, es gibt Mittel und Wege. Ich glaube, da verrate ich auch kein Geheimnis. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass man einen Startplatz auch umschreiben lassen kann. Also sprich, du meldest deine Mutter an und wenn die das Glück hat und deren Los gezogen wird, das die, die zuerst werden ja Lose gezogen, dann kannst du einfach den Startplatz von deiner Ma auf dich umschreiben. Ich möchte nicht den Startplatz meiner Mutter. Ich schicke die dann dahin. Nee, also du fährst da nicht für Magdalene Hoff, sondern... Woher weißt du den dritten Vornamen meiner Mutter? Ja, ich kenne nur ihren Mädchennamen. Nein, Quatsch. Nee, ist kein Quatsch. Das ist der dritte Vorname meiner Mutter. Nee, der zweite. Keine Ahnung. Ja, dann habe ich jetzt... kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt wirklich so gut getippt habe. Aber okay. Zeichen und Wunder geschehen. Ich schwöre es dir wirklich bei sonst was. Beim heiligen Bianchi. Wie heißt deine Mutter mit Zweitnamen? Magdalene. Im Ernst? Ja, das sag ich doch. Ja. Ja, dann guck sie. Das. Wie viele Chancen gibt es, dass ich damit richtig lag? Erstaunlich. Ja. Okay. Wie heißt sie denn mit ersten Vornamen? Keine Ahnung, nee, also. Keine Ahnung, das versuche ich jetzt nicht. Ah, okay, kann auch nicht besser werden. Nee, sonst wird das Wetter morgen schlecht und das will ich nicht. Nee, das wollen wir nicht. Du hast bis jetzt immer Glück gehabt, sagen wir es mal so. Ja, genau, und wie ich gerade sagte, man kann dem Glück ein bisschen nachhelfen. Und die letzten Jahre habe ich das immer so gemacht. Dieses Jahr hatte ich keinen Bock auf Ötzi, weil ich ja eigentlich London, Edinburgh, London mitfahren wollte. Und habe mich deswegen nicht angemeldet, aber ein guter Freund von mir, der das auch mal jedes Mal mitfährt, hat sich angemeldet. Und was er mir über die Startplatzkosten jetzt erzählt hat, das fand ich schon echt ziemlich heftig. Also ich meine, okay. Das ist ja jetzt... Entschuldigung, das hatte ich nicht verstanden, dass es da um eine andere Person ging. Ich dachte, das wäre sozusagen auch deine Erfahrung gewesen. Sorry. Nee, das ist jetzt wirklich die Kosten, die von 2017, die er jetzt quasi erlebt hat oder schon bezahlt hat. Also der Startplatz alleine schreibt er 171,50 Euro. Nicht vorzugssteuerberechtigt und 54 Euro für die Startplatzübertragung. Ich erinnere mich, dass das letztes Jahr noch irgendwas um die 20 oder 25 war. Also da haben sie nochmal ordentlich was draufgehauen. Und oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen soll. Also ein Los hat 2,95 Euro gekostet. Er hat 29,50 Euro für die Lose gezahlt. Jetzt kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel Lose er gekauft hat, um sein Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Genau. Aber wir wissen ja nicht, wer es war. Wir nennen ja keinen Namen. Ja, genau. Also dieser anonyme Fahrer hat jetzt hier eine Gesamtsumme von 255 Euro für den Startplatz Ötzi hingelegt. Also im Grunde bei 238 Kilometern kann man jetzt sagen, pro Kilometer 1 Euro. Ich hoffe, er weiß das zu schätzen. Was meinst du? Das ist ja, wenn du das auf London, Edinburgh, London umrechnest, das wäre teuer geworden. 1400 Euro. Da ist ein Rund um Köln mit 130 Euro doch ein Schnäppchen. Rund um Köln 130? Er wäre ja hochgerechnet. Ach so, ja, ja, okay, stimmt. Ja, und ja, Lehl halt 1400. Genau. Ja, also du kamst auch zu dem Schluss, dass man dafür auch eigentlich mal, und ne, da kommen ja noch die Kosten für die Anreise. Wie viel Kilometer sind das von uns aus? Weiß ich nicht, kann man sowas... 700, um die 700. Ach, mehr, oder? Ist es nicht mehr? Nee, das passt schon. Also eine Strecke... 700. Aber ich fahre bis München doch schon 550. Sind das nur noch 250? Ja, du fährst aber nicht direkt auf München zu, sondern weiter westlich auf, wie heißt dieser Ort nochmal, direkt an der Grenze, irgendwas mit F. Freiburg. Nee, ganz kurzer Name, irgendwie 5 Buchstaben. Ja, ich weiß jetzt nicht, auf jeden Fall. Flens. Ja, man kann es ja mal versuchen, ne? Ja. Was machst du gerade mit deinem Internet? So. Irgendwas ist jetzt gerade komisch. Ich weiß nicht. Jetzt ist es besser. Was hast du denn da gemacht? Mein Gott. Ich habe die Karten-App geöffnet. Kann das daran gelegen haben? Es muss. Wahrscheinlich ist das so viel von deinen 200 MB Kabel genommen. Schade. Okay. Naja. Also auf jeden Fall heißt der Ort mit F Garmisch-Partenkirchen. Er hat Fahrt gesagt. Ja, habe ich nicht gehört. Ja, also ein Haufen Geld und dafür könnte man auch wirklich so 2-3 schöne Tage in den Alpen, wenn man schon mal da unten ist, machen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das unter dem Gesichtspunkt oder vor dem Hintergrund dann nochmal, also wenn ich das so höre, dass ich das da nochmal machen würde. Also das wäre mir, glaube ich, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ist das ja schon eine Hausnummer. Also. Ja, das ist schon ordentlich. Also damit wird auf jeden Fall ausgesiebt. Ja, und das finde ich auch eigentlich, also das sollte ja eine Veranstaltung sein, wo jeder, also die nicht durch finanzielle Zwänge ausschließend ist, finde ich immer, das finde ich immer schade. Ne? Also irgendwie, ich denke mir, wenn man sich früh anmeldet zu rund um Köln, dann kostet das, glaube ich, 55 Euro, kann das sein, oder 45? Es ist auch schon eine Stange Geld, ne? Aber das kann man sich vielleicht, wenn man es auch nicht jedes Jahr macht, sondern mal alle 2 Jahre, alle 3 Jahre, dann kann man sich das auch, wenn man nicht wirklich Großverdiener ist, mal irgendwie so zusammensparen oder schenken lassen oder wie auch immer. Aber so eine Nummer, also was haben wir jetzt? Wir waren bei 255 Euro plus Übernachtung, plus Sprit, plus, also da kriegt man ja locker. Also jetzt mal im Ernst, ne? Die Übernachtungen sind da ja auch nicht ganz günstig. Wenn ich mich da an unsere Übernachtungen zurückdenke, in irgendwie 3 Dörfer weiter. Ja. Da wirst du ja locker mit 500 Euro dabei sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, was man dadurch natürlich erreicht, ist, diese Leute abzuhalten, die wirklich jedes Jahr starten. Also wenn man das verhindern will, dass da auch andere mal zum Zug kommen, dann schafft man das dann dadurch natürlich. Ne? Ja, ich bin gespannt, wie weit man diese Schraube hochdrehen kann. Also bis dann irgendwann mal gesagt wird, okay, also da, wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, pass auf, hier, der Spaß kostet dich jetzt also 100, was du sagst, also angenommen, ich kaufe nur ein Los, ne, weil ich weiß, in 4 Jahren möchte ich starten und ich kaufe mir jedes Jahr ein Los, weil ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ab dem 3. oder 4. Mal kriegt man ja den Platz garantiert. Aber selbst 170 Euro für einen Startplatz, also das ist schon eine Hausnummer, die ich, wow. Ja, es ist schwer zu rechtfertigen. Also, okay, du bekommst ein Trikot dafür, ein exklusives, aber das wird im Einkauf auch nicht viel kosten. Ich schätze nee. Das sind ja jetzt auch nicht die besonders hochwertigen, also meine Älteren, die sind auf jeden Fall schon total durch. Ich schätze mal so 20 Euro kosten die maximal den Veranstaltern. Das würde ich auch mal denken. Nee, aber das soll euch andererseits nicht davon abhalten, das mal zu machen. Also das finde ich ja auch, ich hatte es war trotz dessen, dass ich den letzten Pass ausgelassen habe, ein schönes Erlebnis auf dem Rad und wie gesagt, ich werde da mit Sicherheit, wenn die Preise sich mal auf einem Niveau wieder bewegen, die für meine, oder ich im Lotto gewonnen habe, oder ansonsten für mich auch ohne Probleme leistbar sind, dann werde ich da irgendwann nochmal starten. Aber das war's jetzt mal. Was ist denn jetzt so das nächste, was du dieses Jahr fährst? Also nur damit wir uns mal so, damit wir uns das auch was freuen können bei dir. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege nämlich auch gerade. Ja, was ich auf jeden Fall noch vorhabe, dieses Jahr einen 600er zu fahren. Mhm. Und zwar so einen selbstgeplanten, einmal zum Brocken von Essen aus. Und das war doch jetzt eigentlich auch in diesem Monat geplant. Da war das Wetter schlecht, ne? Ja, genau. Also eigentlich wollten wir das letzte Woche machen, aber das war ja wirklich so ein Regenwetter deutschlandweit und da haben wir uns das jetzt gespart, beziehungsweise um 2 Wochen verschoben. Also wir machen das jetzt nächste Woche. Mhm. Und ich hoffe mal, dass das Wetter dann besser ist. Aber viel schlechter kann es eigentlich nicht sein, weil letzte Woche hat es echt, also nicht durchgängig, aber es hat schon echt ordentlich geregnet und da hätte ich absolut keinen Bock drauf gehabt. Also aber ich gucke gerade Mittwoch, Donnerstag, kein Regen. Nächste Woche, super. Ja, das Problem ist halt, wenn es so ein bisschen fisselt, alles kein Thema. Das verdunstet ja quasi. Aber wenn das jetzt so dauerhaft regnet und die ganzen Klamotten nass sind, ach, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin mal in Gerolstein, diese, wie heißt das Rennen nochmal, das es in Gerolstein immer gibt? Nie gehört. auch von der Tour veranstaltet, vom Tourmagazin. Tour de Energy? Nee, das ist Göttingen. Nee, Energy Tour ist Göttingen. Ich glaube, das heißt das nicht Tour Festival oder so? Gab es das nicht auch? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, da bin ich mal mitgefahren und da hat es wirklich auch aus Strömen geregnet. Die Eifel ist ja auch bekannt dafür, dass es da gerne mal regnet. Nicht ausströmen, in Strömen. Okay, Herr Derer. Entschuldigung. In Ströme. Also der Regen kam. Der Regen kam Himmel. In Strom. In Strom. Regen und Strom ist gefährlich. Ja, aufpassen. Ja. Kinder nicht nachmachen. Nein, auf keinen Fall. Ich hatte so viel Wasser in den Schuhen, das schwappte beim Treten immer hin und her. Also wie man sich das so vorstellt, ne? Ja. So fühlte sich das im Schuh an. Und ja, das sind so Sachen, die braucht man dann auch nicht. Aber das heißt so konkret, sag ich mal so, für die nächsten 2 Monate gibt es jetzt das. Du lässt also Saison einfach mal so nicht ausklingen, aber mehr so auf dich zukommen. Ja, ich habe ja eigentlich alles für London, Edinburgh, London ausgelegt und deswegen, ich hatte eigentlich auch nichts weiter geplant. Ich habe mir jetzt in Kalender geschrieben, was es noch alles so für Veranstaltungen in der nächsten Zeit gibt, also so größere RTFs, Marathons und so weiter. Aber konkret geplant. Aber wie wär's denn? Also ich kann ja dazu auch kaum was beitragen. Also das Einzige, was bei mir noch feststeht, ist in circa 2,5 Wochen Rad am Ring. Wäre das nicht in 24 Stunden da noch was für dich? Wann ist denn das? Datum? 27. glaube ich. Wirst du als Einzelstarter jetzt wahrscheinlich ca. 170 Euro für bezahlen. Nee, weiß ich nicht. War ein Scherz. Kann ich... Bisschen kurzfristig. Boah, ach, du bist doch flexibel. Das ist das Wochenende 29. 30. Naja, ich wollte, also da werde ich auf jeden Fall definitiv fahren und ja, den Rest dann gucke ich mal, also was sich dann noch so ergibt, was vielleicht Kollegen noch fahren wollen, wo man sich da mal einklinken kann, aber ganz ehrlich, also dieses Jahr mit meinem Trainingszustand irgendwas ernsthaft zu planen, da muss ich irgendwie mal wieder die Kurve kriegen, dass das besser funktioniert. Ich sehe das jetzt auch nicht problematisch, also ich ärgere mich da gerade nicht drüber, das ist halt im Moment so. Ich glaube, dass vielleicht bin ich in einem Jahr, habe ich wieder mehr Zeit. Mal gucken. Ne? Also, solange ich die Freude am Radfahren habe, ist das ja alles nicht so schlimm. Und solange wir hier noch was zum drüber reden haben, ist das ja auch in Ordnung, dass wir finden können. Ja. Ne? Der Björn, der schreibt gerade im Chat, dass der Ötztaler der professionellste Event war, bei dem er bisher gestartet ist. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, das ist wirklich top organisiert. Da muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, ob es irgendwo noch Getränke gibt oder nicht. Ja. Klar. Das, ja, also hatte ich bis jetzt auf jeden Fall noch nicht erlebt. Nee. Ich versuche gerade nachzudenken, welcher Event ähnlich gut. Ja, aber ich finde trotzdem noch, also 170 Euro ist halt echt eine Stange Geld. Also das sind, wenn man sich einigermaßen gut einteilt, etwa 3 Timer rund um Köln. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer Lüttich, was Sonja Lüttich war. Ja, also ne, da gibt es an der Veranstaltung nichts zu makeln, außer dem Preis, finde ich, und den Trainingszustand. Aber wir werden ja schon irgendwas finden. Da gehe ich mal raus. Dementsprechend haben wir jetzt im Prinzip alles, was wir auf dem Fahrrad so erlebt haben, schon fertig. Ne? Also können wir dicht machen, Schluss machen. Kurze Sendung, genau. Heute. Nee, wir haben ja noch also so Webfundstücke so zum Beispiel oder wo man sich sonst so drüber unterhält, wenn man sich jetzt mit anderen Radlern trifft, in der Kneipe sitzt und ein Bier trinkt oder sonst was. Da gibt's ja mehr als genug, was wir interessant finden, worüber wir sprechen können. Und da haben wir jetzt eine lange Liste zum Abarbeiten. Fangen wir mal an, das habe ich gefunden. Ich hoffe, der Link funktioniert noch. Wieder mal ich und links, das ist ja, klappt ja nicht so gut. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war von den Bekannten, also nee, anders angefangen. Bike Citizens ist vielleicht schon bekannt durch, oder am ehesten bekannt durch ihre App zur Navigation und ihren, wie nennt man das? Mobiltelefon-Festhalter fürs Fahrrad. Also so eine Kunststoff Halterung, wo man dann das Telefon einspannt und es fest am Fahrradlenker ist. So, und wir hatten auch mal, ich komme jetzt nicht spontan auf den Namen, ich müsste nachdenken, ein Interview mit einem der, sagt man heutzutage, Chefs oder Bosse, ich weiß es nicht, von Bike Citizens, bei der Berliner Fahrradschau, ich glaube im vergangenen Jahr oder vor 2 Jahren. Das müsste ich jetzt wirklich noch mal in Ruhe nachschauen. Hat mein Interview sogar schon. Und ja, die haben jetzt, ich habe es nicht komplett verstanden, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man, wie soll man sagen, du bist doch technisch versierter als ich. Wie kann man das am besten erklären? Es gibt eine Möglichkeit, dass du, während du mit dem Fahrrad unterwegs bist, das ist so eine Art, wie soll man sagen, ein Knopf oder ein Melder, und damit fährst du durch die Gegend, und wenn du auf diesen Knopf drückst, verbindet sich das per Bluetooth mit deinem Telefon, mit der Bike Citizens App, und die schickt dann wiederum an eine Institution, also im Straßenverkehr King, es wird dann automatisch dann digital in einer App und online markiert, eine kurze Erklärung in einer Situation, Pink, bla bla. Und so kann man quasi der Stadtverwaltung melden, wo es Probleme gibt auf Straßen für Radfahrer. Ja, genau. Einigermaßen so nachvollziehbar erklärt. Das heißt, in anderen Worten, vereinfacht gesagt, ich fahre durch die Gegend und jedes Mal, ich bekomme eine sehr einfache Möglichkeit, ein Problem für Radfahrer zu melden. Ich glaube, so kann man das runtergebrochen ganz gut beschreiben. Und ja, genau. Und es hat, wie ich finde, also ich finde, das hat so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht diesen denunziatorischen Charakter. Also wir hatten jetzt zuletzt in Köln wieder eine Aktion von irgendwelchen Fahrradfahrern, die Falschparker angezeigt haben, in Rudeln, in großen Rudeln, und die dann gemeldet haben. Und ich finde, dass das eher so einen hinweisenden und freundschaftlichen Charakter hatte. Und das finde ich ganz. Was haben die angezeigt? Naja, hier waren so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist so ein bisschen durch die Medien gegangen. Also einmal der Radfahrer, der sein Fahrrad auf die Straße gestellt hat und dann bin du kurz Brötchen holen, ein Schild dran gehangen hat. Aha. Ach so, ja genau, auf so Fahrradspur, ne? Mhm. Ja, genau, das ging so ziemlich viral. Und danach, irgendwie 1-2 Tage später, gab es, ich glaube, das war sogar in der gleichen Gegend, gab es so von irgendeiner Guerilla-Fahrradtruppe, um es mal vorsichtig zu rücken, ich kann mich auch komplett da vertun, aber gab es so eine Aktion, die haben alle Falschparker, also jeden, der irgendwo auf dem Fahrradweg war, geparkt hat, sofort angezeigt. Ne? Also so irgendwie, es gibt in Köln die Möglichkeit, das direkt an die per E-Mail mit Foto an die Stadtverwaltung zu schicken, und die sind dann wirklich mit mehreren Leuten so durch die Straßen gezogen und haben das überall so aktionstagmäßig gemacht. Okay. Und Wird das dann von der Polizei auch ernst genommen? Weil das ist ja oft ein Problem, dass die das dann in einigen deutschen Städten überhaupt nicht ernst nehmen, wenn da irgendwelche Autos auf Radwegen stehen. Nee, das wird grundsätzlich überhaupt nicht ernst genommen, aber die Herangehensweise ist vorher mit Ankündigung, also das ist auch, ich finde, das war ein sehr konfrontatorischer Ansatz, anstatt es mal vorsichtig zu probieren. Ich meine, man kann natürlich immer es gibt ja die ganze Bandbreite von freundlich darauf hinweisen bis mit Eiern aufs Auto werfen. Ne? Und da irgendwie den Weg finden oder den Dialog finden, ist, denke ich mal, oft besser als solche überfallartigen Aktionen, wo das auch nicht irgendwie so alles. Also ich war da kein großer Freund davon, wie das da gelaufen ist. Ja, ist ja, das erste Problem ist ja wahrscheinlich schon, einen gemeinsamen Kommunikationskanal zu finden, der Autos und Fahrradfahrer irgendwie verbindet. Genau. Also, wenn die das ankündigen, die Fahrradfahrer, ich kann mir gut vorstellen, dass kein einziger Autofahrer da irgendwas von mitgekriegt hat. Nee. Und das ist auch, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fand das einfach, also so die Art und Weise, das ist halt nichts. Man soll ja auch nicht belehrend sein, das will man ja auch nicht, ne? Das finde ich ja auch doof. Aber, ja. Ja, so wenn man auf, ich meine, das Problem ist in meinen Augen die Polizei. Wenn die dementsprechend durchgeführt würden, dann. Ja, ja, klar. Das war jetzt gerade laut. Dann gäbe es das Problem natürlich nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Ich komme genauso, so wenig wie ich mit der Art der Autofahrer oft zurechtkomme und wie von deren Seiten sich Recht rausgenommen wird, was nicht Recht ist. Genauso problematisch finde ich manchmal das Verhalten der Fahrradfahrer, die das irgendwie so an den Pranger stellen wollen. Und das finde ich genauso falsch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben werden, dass es da mal so irgendwie ein Miteinander gibt. Es würde mich sehr freuen, aber. Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es funktioniert. Also wieso sollte da ein Autofahrer drauf Rücksicht nehmen? Also es gibt halt diese Parkmöglichkeit auf dem Radweg. Oder oft sind es ja auch gar keine richtigen Radwege, sondern irgendwelche Streifen, die mit so einer unterbrochenen Linie gekennzeichnet sind. Und das ist ja, ich weiß es nicht, die genaue Definition laut Straßenverkehrsordnung, aber das ist jetzt kein Weg, wo ich als Radfahrer wirklich drauf pochen kann, wenn die Linie unterbrochen ist. Und wie das dann wieder mit dem Halten aussieht, weiß ich auch nicht. Also eigentlich finde ich die Lösung noch am besten, wie das jetzt unsere Nachbarn westlich machen, also Holland und die skandinavischen Länder, wo es dann halt wirklich zwischen Rad- und Autospur eine Trennung gibt, also eine bauliche Trennung, dass da irgendwelche Pfosten stehen oder irgendeine hochgezogene Kante. Ja, aber das ist, also ich glaube, dieses Miteinander, ne, egal, also weißt du, du kannst so viel du kannst so viel bauliche Geschichte machen und so viel dran ziehen und so, solange kein Verständnis, also weißt du, solange die Mauer in den Köpfen, ja, so hart das klingt, die Mauer in den Köpfen muss weg. Klingt, ne? Also es klingt jetzt wirklich sehr pathetisch, aber so ist es doch normal, ne? Also wenn es irgendwie da kein Umdenken gibt und nicht das Fahrrad als alternatives Konzept gesehen wird, sondern als ein feindliches Konzept. Ja, also nicht als ein, ich soll mich doch verdammt nochmal freuen, dass da ein Fahrradfahrer vor mir fährt und nicht ein anderes Auto, was noch stinkt. Das will so wenig in meinem Kopf und das kann ich weiß, was du meinst, aber ich halte das echt für illusorisch. Also ich glaube, wenn du dafür eine Lösung in der Tasche hast, wie man diese Mauer in den Köpfen von manchen Leuten wegbekommt, hast du auch die Lösung für den Weltfrieden. Also das ist ja irgendwie, die Leute, die verhalten sich, also da denkt irgendwie jeder nur an sich selber. Also dass es da wirklich ein Miteinander gibt, das kann ich jetzt nicht irgendwo sehen. Doch, ich glaube, das kommt. Also ich bin da fest von überzeugt, das muss ja gehen. Also so blöd können wir ja alle nicht sein. Ja, vielleicht müssen wir mal irgendwie ins Grundwasser irgendwelche Chemikalien mischen, die die Intelligenz einfach von allen ein bisschen anheben. Und du meinst dann halt Chemtrail. Ja, genau. Oder die Regierung soll wieder das Chemtrails-Programm aufnehmen und dann über diesen Weg die Chemikalien aufs Volk ablassen. Du meinst das, was jetzt gestoppt wurde vor kurzem? Genau. Es wird da gestoppt laut dem Postillon. Und ich bin dafür, dass es wieder startet. Ja, aber das müssen wir große aufziehen. Also wir müssen sagen, dass ich weiß nicht, wie wir das formulieren können, aber die Regierung sorgt mit ihren Chemtrails dafür, dass die wie soll man sagen, die nehmen durch die nee, ach weiß ich nicht, muss ich durchdenken. Werde ich bis zum nächsten Mal ein Konzept durcharbeiten, gar kein Problem. Da habe ich was daraus gearbeitet. Nee, die müssen einfach ganz klar Befehle geben an das Volk. Christian, das klingt ein bisschen ich glaube, ich nehme dich nochmal zur Seite und dann reden wir nochmal darüber. Ne? Mit so Befehle und das Volk und so. Du willst mich im intellektuellen Schwitzkasten nehmen? Nee, in den Schutzkasten, nicht in den Schwitzkasten. In den Schutzkasten. Ja. Ja, gut, bevor du dich jetzt komplett verrennst da in etwas, lieber in den Schutzkasten. Okay. Ja, also so kamen wir von dem schönen Brüsseler Idee zum intellektuellen Schutzkasten, in dem wir den Christian sperren müssen. Nee, aber Bike Citizens. Ja. Bike Citizens Idee, Folge 120 haben wir noch mit einem der Chefs gesprochen. Ich habe es mittlerweile rausgefunden. Andreas war der Name. Genau, Andreas. Und da könnt ihr vielleicht mal reinhören. Also ich habe das, ne, das Gespräch ist jetzt schon für meine Verhältnisse viel zu lange her, als dass ich mich da gut dran erinnern könnte. Wann war das denn? 19. Juni 2015. Ja, so lange ist auch nicht her. Aber ich erinnere mich, dass es zumindest eine sehr angeregte Unterhaltung war. Und es hat sehr Spaß gemacht. Mhm. Das erinnere ich noch. Ja, also, bitte wünsche ich mir für alle deutschen Städte und auch Länder. Ja, wenn die Städte eh schon eine gute Radinfrastruktur haben, dann ist das bestimmt toll mit diesem Knopf. Aber wenn du jetzt so eine Stadt hast wie Essen zum Beispiel, wo es wirklich Katastrophe ist, bis auf einige wenige Ausnahmen. Und wenn ich da so einen Knopf hätte, müsste ich den wahrscheinlich mit einem Streifen Isolierband überkleben, damit der Dauer pinkt. Ja, aber ich weiß ja auch nicht, es gibt ja auch diese ewige Diskussion, gehört der Fahrradfahrer auf den Radweg, gehört er auf die Straße und. Hab da letztens von jemandem auch irgendwie den Kommentar gelesen, wie war das denn? Also ich zum Beispiel möchte meine Tochter hier nicht weder auf dem Radweg noch auf der Straße gerade Fahrrad fahren, also bis die alt genug ist, um ihr Fahrrad perfekt zu beherrschen, fährt die nur im Park. Das ist für mich ganz klar. Hm. Köln ist ja echt ein Negativbeispiel. Ja, also in mancherlei Hinsicht, aber in der besonders. Und da gab es da gab es am Freitag eine tolle Doku im WDR über Radfahrland NRW oder so ähnlich hieß die. Ich kann da gleich mal einen Link raussuchen. Und da wurde auch auf den Radverkehr in Köln unter anderem eingegangen. Ach, ist das die Doku, die im Ablaufplan weiter unten steht? Dann ziehen wir es doch einfach nach oben. Hm? Habe ich schon reingepostet? Das kann natürlich sein. Wenn du Radland NRW. Ja, genau. Könnt ihr sozusagen, dann ziehen wir das thematisch mal vor, wenn mir das gerade so schön passt, bevor wir zu deinen Krankheiten kommen. ja, also könnt ihr jetzt im Link wahrscheinlich noch aufrufen auf der Seite WDR-Mediathek zu haben. Da wird euch auch mal was geboten für eure Rundfunkgebühren, die ihr zahlt. Ne? Ja. Könnt ihr abrufen, wie Radfahrland. Ne? Erzähl mal, also ich habe sie noch nicht gesehen, sondern ich habe es jetzt nur den Link gehabt. Ja, da wird, also es fängt mit einer für dich wahrscheinlich bekannten Person an, und zwar mit der Jule, die du auch schon mal, hattest du die im Podcast, ich glaube, ne? Ja. Von Jule Radelt, die macht ja einen Blog hier auch im Pod, und die wird da erstmal ein bisschen vorgestellt, beziehungsweise sie zeigt ihr Trainingsgebiet und stellt das so ein bisschen vor. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum da in den letzten Tagen so Jude der Fernsehstar und so, wo das kolportiert wurde. Jetzt, ja, genau. Jetzt klärt sich so einiges bei mir. Naja. Okay. Sie wirkt aber reichlich nervös. Aber ja, kann man auch sagen. Wäre ich wahrscheinlich auch. Also ich glaube nicht, dass ich das besser könnte. Nee, also du könntest das mit Sicherheit, also ich weiß, dass ich es nicht besser oder überhaupt könnte. Also ich bin ja, wir machen ja Podcast, damit wir unsere blöden Gesicht, also ich mein blödes Gesicht und du deinen Antlitz nicht zeigen müssen. Ja, ja, genau. nein, Quatsch. Aber man versucht dann wahrscheinlich besonders normal zu tun und das geht dann meistens komplett in die Hose. Ja. Und das sieht so aus, als hätte sie das, ach, ist doch egal. Nee, auf jeden Fall, stellt sie da so ein bisschen den Pott vor und was es hier so für Möglichkeiten gibt, Fahrrad zu fahren, und das ist auch ganz interessant, und dann werden im weiteren Verlauf so verschiedene größere Städte hier in Nordrhein-Westfalen vorgestellt, unter anderem Köln und wie das da mit der Radinfrastruktur ist, beziehungsweise mit der nicht vorhandenen Radinfrastruktur und warum das so ist, also wie das geschichtlich so gewachsen ist, so seit den 50er, 60er Jahren, dass die ganze Stadt Köln eigentlich auf Autoverkehr ausgelegt ist und dass man den Zeitpunkt schon vor zig Jahren verpasst hat, das zu ändern. Und jetzt ist es wohl so, ist wohl schon beschlossen, dass man auf einigen größeren Straßen, die durch die Stadt führen, die äußere Spur für den Autoverkehr sperren will und diese quasi dann für Radfahrer freigegeben wird. Genau, das soll insbesondere, also ich Gedächtnis, jetzt aus dem Gedächtnis gesprochen, und was ich vor Jahren immer mal wieder am Rande in den Zeitungen gelesen habe, zum Beispiel über die berühmten Kölner Ringe, das sind sozusagen die Teile, die der mittelalterlichen Stadtmauer geografisch nachempfunden sind oder einfach darauf entstanden sind, die zweispurig durch die Stadt führen, wo auch gerne mal am Wochenende dicke Autos schnell fahren. Da wird halt eine Spur weggenommen und die wahrscheinlich im tagsüber ein bisschen dem Lieferverkehr und sonst aber primär dem Radverkehr zugeführt. Und ich kann nicht, also es kann die Stadt nur aufwerten. Und zwar, damit meine ich nicht, dass mehr Fahrradfahrer da fahren können, sondern dass einfach weniger Autofahrer da unterwegs sind. Ne? Und ich, mein Traum wäre ja eh, also ich habe das hoffentlich das Glück, dass die Siedlung, in die wir bald ziehen werden oder in das Viertel oder was, dass das relativ beruhigt ist und nicht so viel Autoverkehr hat. Da gibt es sogar eine ganze autofreie Siedlung in der Gegend. Aber also die Städte sollten eigentlich nur von den Leuten, die Lieferverkehr haben und den Pendlern, die nach Hause wollen, besucht werden. Ansonsten sehe ich, gibt es für mich keinen Grund, in die Stadt mit einem Auto zu fahren. Heutzutage. Ja. Das sehen die meisten Autofahrer wahrscheinlich noch anders. Ja, das. Aber das liegt natürlich auch daran, weil die Infrastruktur komplett für Autoverkehr optimiert ist. Ja, das ist ja in den meisten deutschen Städten. Und wenn das erstmal anders wäre, dann also ja, wenn zum Beispiel aus allen möglichen Richtungen super ausgebaute Radwege, wo man sich auch keine Gedanken um die eigene Sicherheit machen muss, existieren, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass viel mehr Leute aufs Rad umsteigen. Ja, oder auch für die Leute, die kein Rad fahren können, eine Straßenbahn, Bus. Ja, das natürlich auch, ja. Dass der Personennahverkehr irgendwie umsonst ist. Ne? Das sind ja relativ einfache Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ne? Also, aber naja. Ja, genau, so ist es halt in Köln. Und also in der Doku wurden dann noch weitere Städte vorgestellt, zum Beispiel Münster, was ja eigentlich so als radfahrerfreundliche Stadt gilt und was es auch echt ist. Also die haben wirklich, ich meine, die haben ja halt auch viel Radverkehr, ne? Also allein durch die Uni und die Uni ist ja über die ganze Stadt verteilt und wenn man da als Student von einer Vorlesung zur nächsten hechten muss und ist man halt aufs Fahrrad auch angewiesen, um da flexibel und schnell hinzukommen und allein deswegen haben die wirklich so eine gute Infrastruktur und ja, das war schon echt interessant. Vor allen Dingen, was mich total gefreut hat, dass einer, mit dem ich diese Münsterland-Brevet-Serie jetzt Anfang des Jahres gefahren bin, also den 200er, 300er, 400er und den 600er, da war nämlich ein Teilnehmer dabei, mit dem ich alle vier Brevets zusammen gefahren bin, und zwar der Michael. Und der stand auf einmal bei mir im Wohnzimmer im Fernseher. Der wurde da interviewt, weil der gehörte auch so einen Radsportverein an und der hat da sehr humorvoll ja so ein bisschen das Münsterland erklärt und was es da so für Möglichkeiten gibt zu fahren und so weiter. Total super. Ja. Aber ja. Schöne Doku. Okay, also, dann werde ich mir die mal nochmal ganz schnell zu Gemüte führen, bevor sie dann auch so ein schönes Wort, depubliziert wird aus der Mediathek, weil das muss ja, man ja genau. Immer halt vor 7 Tagen gucken, weil sonst danach ist das ja huhuhu. Tada. Ja, ich glaube, 7 Tage, echt? Ich meine, das wäre 2 Monate online. Ja, weiß nicht, also es wird ja auch immer mal wieder geändert. Mein letzter Stand war von, ich lebe ja auch in meiner Zeit nicht, also ne, ich hänge ja hinterher. Wahrscheinlich war das vor 10 Jahren 7 Tage und das habe ich noch im Kopf. Ja, ich war auch letztens erschrocken, als ich hörte, Helmut Kohl ist nicht mehr Kanzler, sondern tot. Also das, ich bin da ehrlich so schnell. Gott, das kommentiere ich jetzt. Ja, aber der hat die Tourberichterstattung verhindert am Samstag. Das muss man ja vielleicht auch mal sagen, ne? Also, Helmut? Ach ja, so, ja, da war die. Mit der Beerdigung, ja. Mhm. Ja. Meine Schwiegermutter hat sich gefragt, wusste, was ist los mit der Übertragung der Tour? Habe ich gesagt, ist uns was dazwischen gekommen. Ja, genau. Staatsbegräbnis. Ja, Staatsbegräbnis. Und nicht für den Radsport. Ja. Ja. Naja. Du hast noch was rausgefunden hierzu, dass deine gesundheitlichen Probleme, also ich hab welche. Ja, hattest du. Dass die durchaus jetzt, also auch andere haben, sagen wir mal so, die Fahrrad fahren. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Wo bist du? Köln, hier, Blankenheimer Straße, Köln-Sülz, ne, hinten an der einen Kneipe links rum. Ansonsten halte ich mich einfach ganz strikt an unseren Ablaufplan. Also du bist gerade in meinem Bericht vom Rund um Köln oder wo? Was? Nee. Wir haben einen Ablaufplan. Ablaufplan, ja, da steht irgendwas von Ruck. Fazit. Startplatzgebühr. 2, 3, 4, 5, wir sind jetzt beim 6. Punkt. 6 taucht bei mir nicht auf. Das ist wahrscheinlich das Problem. Was hast du da gemacht? Also. Ah, jetzt. Okay. Ja, jetzt komme ich hinterher. Okay. Also 6 ist. Ich frage mich gerade, ob ich so weit voraus bin oder. Du hast doch jetzt erst die 6 eingetippt, das habe ich doch gerade gehört. Erzähl doch nicht. Ja, also, den Herrn haben wir letztes Jahr noch gesehen. In Berlin. Ja, ich auch, oder was? Nee, der Markus und ich. Markus, das war... Ach so, da war er beim 24-Stunden-Rennen, ne? Genau. Ja. Und da hat er nicht auch einen Weltrekord aufgestellt? Er wollte den Weltrekord 24 Stunden auf der Straße sozusagen, ich weiß nicht, ob es Straße dann war oder abgetrennte Strecke oder so etwas brechen, und hat ihn meiner Meinung nach auch gebrochen. Das viel wichtiger war, dass Markus nachts sich nicht von irgendwelchen Balustraden hat davon abhalten lassen, über ein Gitter zu klettern, um das nachts sich noch anzuschauen. Gibt zu, dass ein Bier im Spiel war. Und er dann aber von der Security, während er noch auf dem Zaun hing, schon runtergeholt wurde. Das war einer der lustigsten Momente des vergangenen Jahres. Ja, und Strasser war jetzt, ich muss gestehen, dieses Jahr habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass das Race Across America schon wieder war. Ja, ich habe es auch erst mitbekommen, als es schon ein paar Tage stattfand. Also den Start habe ich auch verpasst. Aber ja, er hat es natürlich wieder geschafft, auch erfolgreich und wieder mit einem Rekordvorsprung, so wie jedes Jahr. Ich frage mich, wie er das noch steigern will. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja dann auch, also das ist jetzt wie das 8. Mal den Ötz fahren. Ne? Irgendwann muss man sich ja dann auch vielleicht, also wird das nicht langsam langweilig? Ja, gute Frage. Also vor allen Dingen, also ich habe jetzt Bilder oder Videos von ihm gesehen im Start, wie er da aussah. Alter Schwede, also... Wieso? Es sah wirklich richtig fertig aus. Also dieses Schlafdefizit, ich glaube... Moment, du hast ihn am Start gesehen? Nee, im Ziel. Habe ich Start gesagt? Sorry. Ja, ich dachte gerade... Nee, das macht natürlich keinen Sinn. Nee, ich habe ihn im Ziel gesehen und er sah halt total kaputt aus und eingefallen. Und ich meine, er hat in dieser Zeit, die er da unterwegs war, nur 8 Stunden geschlafen, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Und wie das den Körper dann mitnimmt, das, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so gesund ist. Also wenn man das jetzt, wie viele Lebensjahre er dadurch gewonnen hat, ich tippe mal eher, hätte er ein paar verloren. Ja. Ich meine, der zündet halt die Kerze von beiden Seiten an, ne? Also. Ja, genau. Also vielleicht hat er dadurch jetzt, wird er irgendwie 60 und hat bis dahin tolle 60 Jahre gehabt. Ne, ja. Und schläft dann sehr früh ein, sozusagen. Ja. Aber was ja das Interessante war, dass er hinterher über etwas geklagt hat. Ja, genau, er hat nämlich auch eine Kerze in seinen Händen angezündet, beziehungsweise er hatte ein Wehwehchen mit seinen Nerven, das ich übrigens immer noch habe. Also ich habe das im letzten Velosnack auch schon mal erzählt, dass ich seit dem 600er sind die beiden kleinen Finger von meiner rechten Hand halb betäubt oder eingeschlafen, fühlen sich an wie eingeschlafen. Das ist immer noch, allerdings jetzt nur noch minimal, und mir ehrlich gesagt, mir ist es jetzt nur aufgefallen, weil ich da wieder dran gedacht habe, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es doch noch ganz schön schlimm. Nee, und der Strasser erzählte halt, dass er das genau dieses Wehwehchen mit den Nerven in den Händen auch gehabt hat. Das fand ich schon recht interessant. Vor allen Dingen seine Wortwahl, Wehwehchen. Also ich fand das schon echt eine Einschränkung. Wenn ich jetzt, ich bin Gott sei Dank Linkshänder, aber wenn ich jetzt mit der rechten Hand schreibe, es ist wirklich schwierig mit so einer halb eingeschlafenen Hand. Ja gut, aber er schreibt wahrscheinlich nicht so viel. Nee, der muss ja Fahrrad fahren. Außer, aber ja. Tippen, kannst du noch normal tippen? Ja, das geht, klar. Also das ist kein Problem, aber also die Fingerkuppen, die sind jetzt auch nicht betäubt, aber alles, was da drunter so baumelt, also eigentlich der ganze Finger, der ist... Und deine Klunker, die du... Ja, die ganzen Ringe, die da dran stecken, ne? Die spüre ich natürlich gar nicht. Wäre jetzt eigentlich der optimale Moment, um die Ringe mal auszutauschen. Naja. Ich habe gerade ein Bild vor Augen. Ich pack das mal in den Chat. Von wegen. Ich muss gerade am Snoop Dogg denken. Ich weiß ja, nicht, genau. Ich habe gerade am Snoop Dogg. Das könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, was für einen Hut ich aufhabe. Gerade. Ich finde nicht das richtige Bild, aber er hat ja, doch. Ja, sehr schön. Musst du nur Snoop Dogg und da kommt doch schon direkt bestimmt was, oder? Ja, ist auch geil. Ja, also du kannst das Gehänge mal ablegen und ja, aber dann hast du Wehwehchen, er hat Schmerzen, aber das, also wir hatten es ja auch, ne, nochmal zitiere ich ihn gerne, den Markus, der auch große Probleme damit hatte. Und selbst ein Strasser, der ja wahrscheinlich mit dem bestmöglichen Material da unterwegs ist und auch der bestmöglichen medizinischen Betreuung, offensichtlich ist es ein Problem, was man auch mit gutem Material und also im Sinne von wahrscheinlich auch Handschuhen und er wird ja auch große, oder er fährt ja große Teile der Strecke wahrscheinlich im Aero-Lenker und nicht auf den Hörnchen. Deswegen finde ich das schon, ich will nicht sagen komisch, aber dass er auch das Problem hat, aber offensichtlich irgendwann erwischt es auch ihn. Naja. Ja, ich glaube, er ist jetzt ja auch gestürzt, ne? Okay, schon wieder? Also das ist doch... Ja, ja. Der hat irgendwas gebrochen, habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Er hatte irgendwie nach dem Ram war er auf Trainingsausfahrt und mit ein paar Kollegen und da kam ihm wohl ein Auto entgegen, ziemlich schnelles Auto und die mussten ausweichen, weil enge Straße und wahrscheinlich in Graben ausgewichen, ich weiß es jetzt nicht so genau und da hat er sich irgendwas gebrochen. Aber der, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, das passiert ja auch, also das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass ich den, der musste doch auch schon mal Ja, genau. Und er schrieb jetzt auch, also er veröffentlichte halt Fotos von diesem gebrochenen Körperteil und schrieb dabei, dass es Gott sei Dank nicht die andere Seite getroffen hat. Okay. Das ist wahrscheinlich das Halbwissen. Okay. Also es bezieht sich genau auf diesen Bruch, der halt schon vor ein paar Jahren war. Und er ist froh, dass er nicht wieder auf dieselbe Seite gefallen ist, weil dann wäre wohl irgendwas ganz derbe kaputt gegangen. Also er freut sich im Grunde darüber, dass mal was gebrochen ist, was nur gebrochen war. Ja, ich bei meiner Arbeit, wir sind ja quasi alle irgendwie auch mehr oder minder auf dem Rad unterwegs. Ich glaube minder, andere mehr. Und ich glaube, das ist auch eine der wenigen Arbeitsstellen. Ich kenne nur eine Person, die was mit Personalwesen zu tun hat. Die müsste ich mal befragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Krankenstand eines Unternehmens ein guter Indikator für Mitarbeiterzufriedenheit ja auch irgendwie ist. Also jetzt nicht bei einem Unternehmen mit 2-3 Leuten, aber bei 100, 200, 1000 Leuten kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber ich glaube, bei uns wäre diese Kennzahl komplett falsch. Weil bei uns hat halt keiner, um es mal einfach zu sagen, internistische Probleme, sondern immer nur chirurgische. Da kommt da mal wieder einer angehumpelt und da hat man wieder die Hand im Gips und da wieder einen Arm und so. Das ist wirklich sehr, sehr, eigentlich ist das sehr, sehr lustig. Und bei uns ist nie einer so krank wegen Magen oder so irgendwie was, ne? Also, sondern immer nur gebrochen, geprellt, offen und so. Also mit anderen Worten, man macht sich schon Sorgen, wenn du länger mal nichts gebrochen hattest. Also bei mir? Ja, stimmt. Also fährt er nicht Rad? Fährt er nicht richtig Rad? Was ist mit dir? Nee, ich hatte schon mehr als genug. Ich habe für zwei Leben schon Sachen gebrochen gehabt. Und meistens aus Schusseligkeit. Ich hatte bis jetzt noch nichts gebrochen, Gott sei Dank. Doch. Die beste Geschichte, im ersten Schuljahr bin ich mal vor der Wand gelaufen. Hat mir dabei einen Arm gebrochen. Naja, den nächsten Punkt auf unserer Liste, musst du jetzt mehr zu sagen. Weil du hast es in einem anderen Podcast gehört und ich behaupte, du hast es nur reingesetzt, um mich zu dissen, sozusagen. Warte mal, Vollgummireifen. Das mit den Reifen? Mhm. Ich überlege gerade, warum ich dich damit dissen könnte, aber... Weil ich immer einen Platten habe. Ja gut, ich habe ja selber total oft Platten, also ist ja nicht so... Ach, bei Rund um Köln hatte ich übrigens auch noch einen Platten am Ende. Das hatte ich ja schon erwähnt? Nee, ne? Nee. Ich hatte den vor der Haustür. Ah, ja gut. Du bist den letzten Meter zu Fuß gegangen, oder was? Nee, ich hab's... Oder hatte ich deine Frau eingesammelt? Abgeholt. Nee, ich bin wirklich... Auto. Ja, in der Stadt. Nee, ich bin bis vor die Haustür gefahren, hab nichts gemerkt, hab das Fahrrad in den Keller gebracht und unten im Keller... habe ich das Fahrrad abgestellt und da war der Reifen platt. Dann habe ich mich gefragt, war ich die letzten Kilometer schon so stumpf, dass ich nichts mehr gemerkt habe? Oder ist es quasi auf den letzten Metern passiert? Kellertreppe. Ja, auf der Kellertreppe, genau. Was da so alles schon passiert ist, möchte ich gar nicht wissen. Nee, es ging um Vollgummireifen, die vom Herrn Holger Kein, aka Holgi, in der Vrindt, aka Wer redet ist nicht tot, Folge besprochen wurde. Und ich höre ja meine Podcasts sklavisch der Reihenfolge nach, in der sie bei mir auflaufen und am 20.06. bin ich noch nicht eingekommen. Deswegen musst du mir jetzt sagen, worum es da geht. Ja, das war im Realitätsabgleich, wenn ich mich recht erinnere. Und doch, die habe ich ja da. Ja, die hatten halt über Thema Fahrradfahren gesprochen und er erzählte halt darüber, dass er an einem seiner Räder Vollgummireifen hat und dass er damit total zufrieden ist und Fahreigenschaften wären auch echt gut und ich fand das schon echt interessant zu hören. Also ich meine, dass es sowas gibt wie Vollgummireifen, davon hat man ja schon mal gehört, aber so ernsthaft wahrgenommen oder in Erwägung gezogen hab ich sowas noch nie. Und ich habe dann direkt mal nachgeguckt, was so ein Reifen kostet und dann hat mich dann doch ein bisschen der Preis abgeschreckt, okay. Weil so 75, 80 Euro oder wurde da veranschlagt und also jetzt für einen Reifen. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie die so vom Abrieb sind, also wie lange die halten, aber das könnte natürlich dann teuer werden und ob sich das dann so lohnt. Hm. Und mit den Fahreigenschaften, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, wie, also ich möchte den Holger jetzt nichts unterstellen, aber ich denke mal, er tuckelt, das ist jetzt auch schon eine böse Unterstellung, dass er damit tuckert. Aber er fährt wahrscheinlich. Ich treffe den ja in gut zwei Wochen, dann werde ich ihn mal fragen. Ja. Der Christian hat behauptet. Ja, genau. Nee, also er fährt da ja, glaube ich, nur mit zur Arbeit. Und, ich werde dir mal sagen, was du da gesagt hast. Ja, besser nicht. Jetzt werde ich noch von dem Podcast ausgeschlossen als Hörer. Ja. Aber was ist das denn? Also, weißt du noch den Namen? Also, so ein Modell, dass du das mal. Ich hatte auch nichts Genaues zugesagt. Okay. Werde ich meine Erfahrung bringen. Ja. Vor allen Dingen, wie die sich verhalten. Ne? Also, ist der Vollgummireifen jetzt so wie quasi ein. Also kommt natürlich auch drauf an, wie breit er ist und verhält er sich dann so wie mit 4 Bar, mit 6, mit 8 Bar. Ja, das war auch meine Frage, ne? Also wie man das dann wie man sozusagen abstimmt, ne? Also was ist das, wie der sozusagen. Ja, und Nassfahreigenschaften und solche Sachen, das ist natürlich auch alles wichtig, weil diese Hersteller, die die Teile herstellen, das ist jetzt nicht irgendwie Conti oder Schwalbe, das sind irgendwelche Namen, die habe ich zumindest noch nie gehört. Und ob die dann auch so viel Wissen haben, wie man vernünftige Reifen herstellt, der auch gute Nassfahreigenschaften hat, das würde ich jetzt einfach mal bezweifeln. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass der sich eigenwillig verhält, wenn es regnet. Ja, warte mal. Also ich werde da mal nachhaken und dann mal hören. Vielleicht kaufen wir mal einen zum Testen für dich. Für deine für deine täglichen Commutes. Das wäre doch mal was. Ja. Ja, oder so. Ne? Genau. Muss man testen. Ja. Ja, muss man mal ausprobieren. Auch vor allen Dingen, mich würde interessieren, welche Breiten es da gibt, wie ist die Montage, ne? Also wie laufen solche Punkte sozusagen. Ne? Das wäre vielleicht dann auch mehr interessant. Wir hacken da mal nach. Und wenn irgendeiner der Hörer damit Erfahrungen hat oder da einen da sozusagen einen Tipp hat, dass man vielleicht auch. Also ich stelle es mir halt sehr, sehr schwierig vor, auch vom Gewicht her. Ne? Also wenn irgendjemand da mehr weiß als wir, dann meldet euch bitte mal. Was genau. Eigentlich sollte an dieser Stelle dann noch ein Test kommen. Aber ja, den gibt's nicht. Schade, hätten wir jetzt einen Tag später den Podcast aufgenommen, weil das Paket ist nämlich gerade unterwegs von den Rafa Brevet Mits, also den Handschuhen. Von Rafa gibt's halt neue Handschuhe, extra für Brevets, die halt ja für große Distanzen gedacht sind. Abrieffestes Material schreiben die hier, wobei das würde ich jetzt natürlich von den Handschuhen erwarten. Aber es soll halt eine Polsterung geben mit einem Rückstellschaum. Moment mal, weißt du was? Ich habe jetzt den Link, den du in die Showdots gepackt hast, ne? Ja. Habe ich gesucht und da steht jetzt, das Produkt ist nicht mehr länger erhältlich. Was? Ja. Gibt's nicht mehr. Haben sie dich veräppelt? Are you kidding? Nee, das wird's ja schon noch geben. Doch hier Brevet mit. Also die hast du dir gegönnt. Bin ich mal gespannt. Also die meisten von den Rafa-Dingern basieren doch eigentlich, sind doch produziert von Giro, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Bei den Schuhen ist es zumindest so. Ja, die Schuhe sind alle von Giro, aber die Handschuhe, also die Helme, die sind glaube ich auch von Giro. Ja. Und die Handschuhe, tja, kann ich nicht sagen. Also, wollten wir eigentlich drüber sprechen, weil ich hinterher erfahren habe, dass der Herr Timmer sich die gegönnt hat, aber Aber ich habe halt nach der Größentabelle hier geschaut, bevor ich die gekauft habe. Und da stellte sich heraus, für mich wäre M ideal. M kam bei mir an vor einigen Wochen und die waren viel zu klein. Das hat gedrückt schon nach ein paar Sekunden. Also hast du was zurückgeschickt. Hast du vielleicht Zoll genommen? Also hast du Zoll und Zentimeter verwechselt? Nee, habe ich nicht, nein. Sicher? Dann hätte ich wahrscheinlich XS bekommen oder irgendwie sowas, nee. Ja, stimmt. Nee, okay. Also die größeren Handschuhe in L, die sind unterwegs und müssten morgen bei mir ankommen. Mhm. Also kann ich nächstes Mal was drüber erzählen. Und ja, wie gesagt, von wegen hier eingeschlafene Finger, rechte Hand, ne? Also wäre schon interessant, ob jetzt bei dem 600er, den wir nächste Woche vorhaben, diese Handschuhe den entscheidenden Unterschied machen. Also es wäre, wenn du damit so sehr zufrieden bist, wenn die so toll sind, dann würde ich mir die, dann überlege ich auch mal. Weil ich Handschuhe sind ja auch, also was ich auch immer nochmal überlege, den Sattel einfach mal ein bisschen nach oben zu setzen. Den Sattel nach oben? In der Neigung, meine ich. Also nicht so nach vorne geneigt, sondern etwas nach, in die andere Richtung. Damit die Hüfte weniger nach vorne geneigt. Nee, der ist bei mir eher nach vorne geneigt als gerade. Und also wenn normalerweise ich, hast du den Sattel so waagerecht. Ja, bei mir ist ein ganz kleines bisschen nach vorne. Und wenn ich das vielleicht abändere, dass ich dadurch weniger Druck auf die Hände habe und deswegen auch dann weniger Handprobleme habe. Ich habe eh nicht so Handprobleme, aber es geht ja immer besser. Also ich würde ja eher sagen, du müsstest vielleicht den Lenker höher machen. Also zumindest für so längere Strecken, damit quasi die Radgeometrie bequemer ist. Ja, der ist aber bei mir schon relativ. Also sonst fahre ich ja sonst Hochrad. Ja, das wäre natürlich auch schön. Aber der, oder einfach den Lenker umdrehen, sodass die Hörnchen auch noch. Ja, das hebe ich mir auf, wenn ich über 40. Oh, warte. Nee, also ich, so Handschuhe, man kann ja, also ich bin ja eigentlich mit den Giro Zero, wie heißen die, Giro Zero Handschuhe, glaube ich, sehr zufrieden, ganz ohne jegliche Dämpfung. Aber können wir mal abwarten. Können wir mal. Ich warte mal, was du da sagst. Und dann überdenke ich das mal. Es müsste ja auch eigentlich bald da dieser Saal. Aber ich bin ja so froh, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der hier irgendwelche Rafa-addicted Sachen macht. Das. Ja, ich bin irgendwie total stolz auf mich, dass ich mich bis jetzt zurückhalten konnte und noch nicht irgendwie in diesen Rafa Cycling Club Mitglied bin. Nee, also da hört es bei mir auch auf. Also da. Ich sehe null Vorteile für mich. Ja, ich weiß nicht, ich finde, das hat auch schon irgendwie dieses, keine Ahnung, diese Jerseys, die es dann da gibt, die sehen zwar alle echt schick aus, aber irgendwie passt mir das von der Attitüde nicht so ganz. Ja. Also, und vor allen Dingen man auch. Man hebt sich dadurch irgendwie zu sehr ab, finde ich. Das ist, keine Ahnung. Und vor allem der Punkt, dass man freien Kaffee kriegt, der wäre ja jetzt interessant, wenn es irgendwie so ein Rafa Clubhaus um die Ecke gehen würde, dann würde ich den Sinn des Ganzen auch noch nachvollziehen können. Ja, wieso? Gibt's doch in München oder in Amsterdam. Amsterdam und bald in Berlin, ja. Aber in nichts hier in der Gegend. Da lasse ich mein Geld dann lieber in der schicken Mütze dafür und investiere es da in Kaffee. Das macht für mich mehr Sinn. Ja, Kosten sind ja jetzt auch nicht ganz unerheblich. Ja. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Wo waren wir? Rafa Mitz. Wo waren wir denn? Wir waren bei den Handschuhen, die wir noch nicht testen konnten. Und dann warst du noch laufen. Habe ich eigentlich von meinem Lauf hier schon erzählt? Nee, erzähl mal. Nee, erzähl du erst. da kann ich dir noch über meinen nachdenken, ob ich das hier erzählt habe oder nicht. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber eigentlich kann es gar nicht sein. Also ich war jetzt letzte Woche laufen und davor ziemlich genau 12 Jahre nicht mehr. Also ich bin 2005 meinen letzten Marathon gelaufen. Ja. Und jetzt war halt Firmenlauf, nennt sich das hier in Essen, am letzten Mittwoch. Mhm. Ist halt nur für Firmen gedacht, da meldet man sich dann quasi in einer größeren Gruppe an von unter Kollegen. Und jetzt habe ich mich da halt mitreißen lassen, weil 2 Tage vor diesem Firmenlauf kam dann noch die News bei uns im Intranet, dass dass noch Plätze zu haben sind und ob nicht noch jemand Lust hat. Und das sind irgendwie nur 5 Kilometer. Da dachte ich mir, ach, die 5 Kilometer, die reißt du doch links ab. Obwohl ich wirklich schon 12 Jahre nicht mehr gelaufen bin. Und das Ergebnis war schon interessant. Also Darf ich kurz, damit wir so sozusagen unseren Austausch aktiv betreiben können? Bei uns war es so, also es findet in Aachen, fand ein Firmenlauf statt, über 5 Kilometer. In der Firma wurde ich früh genug gefragt von dem unserem netten Hörer Manuel auch. Ne? Hm, wie sieht's aus? Machst du mit? Und letzte Woche ist er schon wieder gekommen und hat mich gefragt, und machst du mit? Und ich habe schon wieder ja gesagt. Ich bitte ihn demnächst einfach mal darum, mich nicht mehr zu fragen. Weil wenn er mich fragt, sage ich immer ja. Ne? Und hinterher bereue ich es dann. Also nicht wirklich, also ich habe es nicht wirklich bereut. Aber wir sind oder ist das so ein fragendes Ja, was du da von dir gibst? Ach so, so Manuel, ja. Ja. So, ja, okay, danke. Nein, ich sage dann schon immer aktiv ja, weil ich bin ja auch gerne und schnell mal für Sachen zu begeistern. Und ich werde das auch immer wieder machen. Also okay, ich kenne mich ja. Aber wir hatten auch einen 5-Kilometer-Lauf. Ne? Also auch gleiches. Wann hast du gesagt, bist du den letzten Marathon gelaufen? 2005. Ich habe 2003 im Angebot. Oh. Ja. Bist du Marathon gelaufen? Ja, in Düsseldorf. Echt? Und was für eine Zeit? Ich schätze, es muss irgendwas um die 5 Stunden 45 gewesen sein. Okay, ja gut. Ich war ein bisschen schneller, aber das ist jetzt auch egal. Ich tippe, du hattest eine Zeit von, 3 Stunden 52. Das hat dir der Teufel gesagt. Nein, es waren 3 Stunden 14. Nicht schlecht. Aber ich bin in 2005 4 Marathon gelaufen, um genau zu sein. Und wahrscheinlich habe ich mir dadurch auch ein bisschen die Knochen kaputt gemacht. Also es war irgendwie zu viel und mein Arzt hat mir dann geraten, bitte nicht mehr laufen. Ja, das war das Beste, was er dir sagen konnte. Ja, genau, das habe ich auch befolgt und jetzt 12 Jahre später. Das haben wir jetzt davon. Ja, also um es kurz zu machen, ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Also echt? Bah. Ich war auch recht schnell. Ich habe jetzt irgendwie so 22 Minuten irgendwas gebraucht. Und so von der Kondition hatte ich wirklich keine Probleme. Aber da merkt man dann erstmal, was für unterschiedliche Muskeln da belastet werden, jetzt beim Radfahren oder beim Laufen. Erstmal fing das schon damit an, vielleicht kann ich mal ein Foto von mir posten. Es existiert nämlich ein Foto kurz vor dem Start, wo man auch meine Beine sieht. Ja, das habe ich sehr genossen, das Bild. Ich habe nämlich noch eine uralte, also wahrscheinlich 12 Jahre alte Laufshort von mir aus dem Schrank gefischt. Und diese Shorts, die sind halt viel kürzer als so eine Bip-Short, ne? Also ja. die reicht halt nur ja knapp so unter, ne? Unter allem, was da so existiert im Schritt. Und man konnte halt deutlich die Tenlines sehen, ne? Es sieht schon. Also die Kollegen meinten nur zu mir, du fährst nun mal Fahrrad, ne? Ja. Genau. Wo wollte ich jetzt drauf hin? Wie ist dir gelaufen? Ich bin gelaufen. Ja. Dann, die Muskeln waren halt das Problem. Die Strecke war zwar überwiegend flach, aber es gab ein paar kleine Steigungen und Gefälle und das ging überhaupt nicht. Also ich war wirklich so dermaßen unsicher in den Beinen, weil irgendwie die Muskeln dafür nicht existierten, jetzt irgendwie schnell bergrunter zu laufen. Also normalerweise würde man ja denken, bergrunter, dafür brauchst du ja keine großartige Energie, aber beim Laufen, wenn du jetzt wirklich auch schnell unterwegs bist, dann diese Stabilität in den Beinen, die fehlt dir irgendwie komplett. Ja. Also es ist echt, ich fand es echt irgendwie interessant. Das war natürlich auch irgendwie beängstigend, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, jeden Moment wegknicken zu können. Also ich bin dann auch echt, ich musste dann ordentlich Tempo rausnehmen und dann ging das auch. Aber also dass das so krass ist, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich fand, bei mir war es so, dass das Geläuf, wie man so schön sagt, teilweise auch schwierig war. Also wir sind in Aachen gelaufen und da geht es auch teilweise über das Gelände des, wie heißt das, CHIO oder so. Also ich bin einmal durch das Aachener Stadion, ich glaube Tivoli heißt das, gelaufen. Dann bin ich einmal durch so eine Pferdekampfbahn, also so ein Pferdeding, also wo Sand lag, also so tiefe, ne, tiefe schwere Schritte, so durch diese Gegenden gelaufen. Und was ich kurios fand, über eine Wiese gelaufen und hin und zurück. Und ich hatte immer einen Arbeitskollegen vor mir laufen, der relativ groß ist, so im Abstand von, also wir sind relativ zeitgleich losgelaufen und dann, das war auch sehr, sehr eng und man konnte, also der Anfang konnte ich gar nicht richtig Gas geben für meine, also auch für meine bescheidenen Verhältnisse, weil es so sich gestaut hat und so, aber das war am Ende gar nicht schlimm, weil naja, und der entfernte sich immer mehr, aber ich sah den immer so beim Rennradfahren würde ich sagen, in Schlagdistanz, ne? So mit 3, 4, 5, 10 schnellen Schritten wäre man da gewesen. Aber beim Laufen können halt dann 30 Meter auch viel sein. Ne? Ja, ja. So, ne? Und ich sah den immer so in der Entfernung und ich dachte mir so, ach komm, wenn du ins Ziel kommst, dann möchtest du kurz hinter dem ins Ziel kommen, wenigstens. Ne? Ich hatte immer wie sagt man, wie so ein Hasen vor mir. Ja, genau. Und das wirklich kuriose, also wir sind ja durch den Radsport, denke ich mir, ist unser Herz-Kreislauf-System ganz gut trainiert. Ne? Ja. Das heißt, ich konnte, also meine Muskeln haben einfach nicht mehr hergegeben und ich konnte währenddessen noch quatschen. Das ist mir auch sehr leid für alle Menschen um mich rum, aber ich habe den sehr netten Kollegen dann auf der Zielbahn getroffen und ich so, hallo, alles klar. Und der guckte mich so an, war völlig völlig entsetzt und hat mich auch Tage später angesprochen und meinte, sag mal, wieso konntest du denn auch so quatschen und so? Aber ich hatte wirklich das Problem, Herz-Kreislauf, alles gut, ne? Mehr als genug Luft, aber die Beine gingen halt nicht mehr. Ja, ja, dasselbe Problem hatte ich auch. Also Kondition überhaupt gar kein Problem, aber die Beine, also das passt überhaupt nicht zusammen, als würden die mir überhaupt nicht gehören. Also diese Belastung total ungewohnt und ist natürlich alles klar zu erklären, aber dass das dann so krass ausfällt, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Vor allen Dingen, dass ich mir dann auch noch einen Wolf gelaufen habe, das war auch noch sehr angenehm. Also für alle, die das nicht kennen. Augen auf bei der Kleidungswahl. Ja, genau. Also ich hätte wahrscheinlich besser eine Bib-Short angezogen zum Laufen, wobei ich finde, das sieht immer so komisch aus. Naja, deswegen habe ich halt diese kurze Laufshorts angezogen. Die hat aber den Nachteil, dass die Oberschenkel dann aneinander reiben. Und durch diese ständige Hin- und Herreiben war dann irgendwann die Haut ab. Ja, und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen. Also es tat auf jeden Fall ordentlich weh in den nächsten Tagen. Das Problem hatte ich nicht, aber ich hatte die nächsten Tage auch wirklich erhebliche Schmerzen. Ich sehe gerade 4,8 Kilometer. Ich glaube, ich war 5,1. Also bei mir war es weiter. Würdest du es denn nächstes Jahr wieder machen? Oder ist das so? Ich denke schon, ja. Dann aber mit irgendwie schmier ich mir irgendwas zwischen die Beine, damit ich mir kein Öl mehr ich schmier mir Öl zwischen die Beine, damit ich mir keinen Wolf mehr laufe. Ja. Oder so lange Unterhosen. Ja, oder das, genau. Das ist ganz sexy. Oder lauf einfach rennen. Feinripp. Oder lauf einfach rennen, Bip. Nee, also mein Termin steht auch, schon der nächste im September, glaube ich. Dafür hat man ja Kalender. Da werden es dann aber, ich glaube, knapp unter 10 Kilometer. Aber ich mache mir da auch jetzt wenig Sorgen. Also, wenn man das gemächlich angeht und ich werde einfach mich, glaube ich, wieder an den Kollegen vom letzten Mal orientieren, halte mich kurz dahinter dann versprochen quatsche ich ihn auch nicht zu und dann wird das schon ganz gut gelingen. Ja, hört sich gut an. Ja, vielleicht, also ich werde sportlich mit Sicherheit nicht komplett umsatteln, aber so ganz so schlimm fand ich es dann auch nicht. Ich brauche vielleicht mal neue Schuhe, weil die alten haben dann doch so, also das waren auch auch echt alte Schuhe schon. Ja. Ja, ich hatte, Schuhe ist auch noch so ein Thema. Ich habe auch keine Laufschuhe mehr. Ich hatte nur so Vans angezogen. Aber also, jetzt mal im Ernst, wenn du knapp 5 Kilometer in 22 Minuten mit Vans läufst, ne, da wird doch so mancher Läufer, der das ambitioniert macht und diese Zeit auch ungefähr läuft, doch im Ziel da gestanden haben und geweint, oder? Ja, im Ziel, also im Zielbereich, das war eine Wiese mit hohem Gras, das ist wahrscheinlich deswegen nicht aufgefallen, was ich für Schuhe anhatte. Okay. Also das wäre im Prinzip, wenn einer bei rund um Köln mit dir ins Ziel kommt und ein Klapprad fährt. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, ja. Vielleicht hat mir aber auch deswegen die Beine so weh, ich weiß es nicht. Aber, nee, glaube ich nicht. Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon viel zu viel Laufen für... Ja, ja, für unser Podcast, ja. Aber wir können ja über unsere Eskapaden auch mal sprechen. Ja, genau. Ja, das kann auch sein. Was haben wir noch hier so Schönes? Eigentlich haben wir nur noch zwei Sachen, dann sind wir für heute schon durch. Komisch. Dabei nehmen wir erst 1 Stunde 39 auf, minus ein bisschen was. Naja, dann machen wir das jetzt einfach. Ja, ist auch mal in Ordnung. Ist ja schon ordentlich. Ja, und es gibt diese Woche ja vielleicht auch noch was zur Tour. Also ich will ja das Familienleben auch nicht überstrapazieren. Ich hab einen Spot gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Ich habe dir den in unser Dokument mal gepackt. Und der hat mich in erster Linie ratlos hinterlassen. Dann hat er mich ein bisschen wütend gemacht. Und dann habe ich gelacht. Ich weiß nicht, hat man das jetzt gehört? Weiß ich nicht. Nee? Okay. Umso besser, weil ich hatte es gerade ganz laut auf dem Ohr. Und zwar ging es um, das kam so per Twitter, flog das an mir vorbei. Und könnt ihr jetzt auch sehen, in den Shownotes werde ich das verlinken. Im Prinzip geht es um einen Spot von Pearly Zumi. Ist so eine Marke im Fahrradbereich, wo ich eigentlich nur Gutes höre, Gutes mitkriege, aber irgendwie mich noch nie gereizt hat, was zu kaufen. Weil das Design der Trikots gefällt mir oft nicht und irgendwie komisch. Weiß auch nicht, ist jetzt nicht so eine generelle Abneigung, aber ist halt irgendwie noch nicht bei mir so auf dem Plan aufgerufen. Naja, und da flog ein Werbespot an mir vorbei und das war auch kurz nach unserer letzten Sendung und da ging es um Earphones. Ja? Genau. Und da dachte ich im ersten Moment so, okay, also Pearly Zumi, Earphones. Also ich dachte mir, krass, vielleicht machen die jetzt irgendwelche Kopfhörer, die genau für den Anwendungsfall Fahrradfahren ist. Ne? Also ich dachte so, okay, und habe mir den mal so angeschaut, ganz durchgeschaut und habe eigentlich die ganze Zeit so auf die Botschaft gewartet, ja, ist gefährlich, soll man nicht machen und das sind die Gründe, die dagegen sprechen und so weiter und so fort. Hier kommt die Lösung. Und es kam keine Lösung. Ja, ich fand das auch irgendwie ziemlich strange. Also, ich verstehe nicht, also, ne, also, das, der ganze Spot irgendwie, und dann wird ein Radfahrer vom Auto überholt, und ein anderer Fahrradfahrer kommt vorbei, und der eine, und mehr kann man eigentlich auch nicht sagen, und dann am Ende kommt irgendwie so eine Botschaft, so nach dem Motto, hier, trage keine Kopfhörer. Das ist ja, so. Ja, oder überleg mal, ob das irgendwie so toll ist mit Kopfhörer tragen, ne? Genau. Und das hat mich dann doch schon irgendwie so ziemlich irritiert. Also, ja. Ich verstehe nicht den Weggrund. Also, ich verstehe nicht den Grund für diesen Spot. Ich meine, okay, wahrscheinlich geht Pearly Zumi davon aus, dass alle Kopfhörer tragen, mit denen man nichts mehr hört vom Straßenverkehr. Ja. Punkt also zumindest A. Kommt mir das so vor. Und aber das ist natürlich Quatsch. Ja, und dass man auch vielleicht, dass es so ist, dass man jetzt zum Beispiel sich mit Musik voll laut beschallt. Dabei hört man vielleicht einfach nur ein Hörbuch oder einen Podcast oder lässt sich auch vielleicht nur die Navigation. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich gefahren bin und mich dadurch nur bei Navigieren ablassen. Von Komoot. Ja. Ja, genau. Ja, und da fand ich diese Botschaft schon echt very, very komisch. Also je länger ich drüber nachdenke, umso eher werde ich da, glaube ich, mal Pearly Zumi anschreiben und mal fragen. Ja, ich meine, es ist natürlich echt gefährlich, wenn man jetzt wirklich Kopfhörer benutzt, die keine Nebengeräusche mehr durchlassen. Ne? Das ist auf jeden Fall so, weil man dann die ganzen Straßengeräusche nicht mehr hört. Aber das hatten wir alles letzte Mal schon besprochen. Aber ja, total. Aber ich meine, jeder, der irgendwie Fahrrad fährt, wird das ja wahrscheinlich selber wissen, was für ein unsicheres Gefühl das jetzt hinterlässt, wenn man mit In-Ears fährt. Und das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt Kopfhörer wie diese Plantronics Backbeat Fit, die ich auch letzte Mal empfohlen hatte, benutzt, wo man halt wirklich alles noch hört vom Umfeld. Also da wird nichts irgendwie unterdrückt oder irgendwie leiser dargestellt. Das ist einfach nur so, dass man eine zusätzliche Tonspur hat, die da aus den aus den Kopfhörern rauskommt. Ja, also ich da hat ja dann auch die Polizei nichts gegen oder der Gesetzgeber. Also ich habe auch letztens, weiß ich gar nicht mehr, als wir das letzte, ich habe mir ja neue so Over-Ears geholt, so für zu Hause und für Bluetooth. Also auf keinen Fall natürlich auf dem Fahrrad und auch nicht irgendwie groß draußen nutze ich die. Und die hatte ich jetzt letztens mehr oder minder gezwungenermaßen mal auf der Straße an und habe dann das Noise Cancellation, was bei denen eher schlecht ist, aber zumindest so rudimentär vorhanden. Da habe ich mir auch gedacht, nee, also so im Straßenverkehr mit Noise Cancellation an würde ich die niemals... wäre ich niemals unterwegs, aber Aber da jetzt als Marke oder als Brand irgendwie eine Message draus zu machen, fand ich sehr, sehr skurril. Also habe ich überhaupt nicht verstanden, dass man das machen möchte oder dass man das machen muss. Also finde ich komisch. Vielleicht hat ja einer von unseren Hörern da den Spot auch gesehen und kann ihn mir besser erklären oder hat ihn verstanden, was ich nicht verstanden habe. Das kann und mag ja durchaus sein. Aber mir ist das schleierhaft, was die bezwecken wollten da in dem Moment. Vielleicht muss man sich die älteren Videos von Pearl Izumi auch mal anschauen, um das besser zu verstehen. Ja, gute Idee. Also bin ich noch nicht drauf gekommen. Vielleicht ist es auch nur, stimmt, einer von vielen oder einer von einer Reihe von Spots in der Art und Weise. Ja, gute Idee. Werde ich mal machen. Ich werde mal, wo haben wir denn den Kanal? Ich habe es ja jetzt verlinkt gehabt. Ich werde mir mal den Pearl Izumi-Kanal zum Einschlafen geben. Weil eigentlich dachte ich, also ich hatte mich echt, die ersten 10, 12, 15 Sekunden hatte ich mich echt gefreut, weil ich dachte, oh cool, die bringen mal was raus, was vielleicht dann auch für uns sozusagen gemacht ist. Earphones. Water Bottle. The Secret of Bike. Water Bottle Make Great. Don't take your riding too seriously. It's fun. Ja, also jetzt während der Sendung brauchen wir es nicht schauen, aber ich werde versprechen, dass ich bis zum nächsten Mal mir mal ein paar Pearl Izumi Videos angucke und dann schauen wir mal weiter, wie es ist. Ich guck mal gerade im Vergleich. Hat auch unfassbar viele Aufrufe im Vergleich zu den anderen Spots. Mann. Nur Ärger. Naja. Du hast noch was Schönes entdeckt. Vielleicht ist das ja schön im Gegensatz. Du bist für die schönen Dinge und ich für die nicht so schönen Dinge zuständig. Ja, wir hatten ja letztes Mal schon über Relief gesprochen. Das ist ja quasi so eine Plattform, wo man einen GPS-Track hochladen kann oder wo man seinen Strava-Account einbindet. Heißt das Relief oder heißt das Relive? Das habe ich mich Relive gefragt. Relive kann auch sein. Es würde für mich eher Sinn machen. Ich habe darüber nochmal nachgedacht. Ja, Relive. Irgendwas. Genau. Nach. Ja, Relive hört sich besser an. Okay, also auf jeden Fall, die packen sich deine letzten Tracks von deinem Strava-Profil und peppen die quasi grafisch auf. Da wird dann halt die Satellitenansicht dargestellt und genau die Linie, wie du gefahren bist, wo du deine höchste Geschwindigkeit hattest, den höchsten Punkt erreicht und so weiter. Und genau sowas ist auch Duarama.com. Das hat der Christian Huth uns empfohlen. Also, wenn ihr bei uns in der Folge auftauchen möchtet, dann müsst ihr uns nur was Tolles, Schönes empfehlen. Und dann muss es auch noch stimmen. Und das als Kommentar unter die Folge. Und dann kommt sowas dann auch hier an. Genau. Ja, und da hat man wohl noch viel mehr Möglichkeiten, da mal so einen Track aufzupeppen. Also ich habe es mir ehrlich gesagt selber noch gar nicht angeguckt, aber diese Fotos auf deren Webseite sehen schon interessant aus. Ja, zum Beispiel kann man auch gerade, was ich jetzt sehe, mal die, ich hoffe, jetzt kommt kein Ton, werden da aktuell die Tour de France Tracks sozusagen dargestellt. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, von welchem Fahrer, aber die heutige Etappe wird dann, also ich denke mal, die werden jetzt das natürlich auch so ein bisschen als Showroom sozusagen benutzen. Ne? Also die wird wirklich, also mit Höhenprofil das ist die Etappe von morgen, glaube ich. Fünfte Etappe, ja. Ne? Also da kann man jetzt schon sehen, wie morgen die Etappe wohl verlaufen wird. Und das zumindest, also ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht, gibt es das auch als, ist das eine App oder ist das als Service am Rechner? Also, ob es das Open-In-App? Nee, Quatsch. Nee, ne? Eigentlich nur auf dem Rechner wahrscheinlich. Nur auf dem Rechner, ja. Und ich finde das gerade, also ne, ich gucke mir jetzt so die Etappe, wie morgen verläuft. Insbesondere die Funktion, dass unten das Höhenprofil eingeblendet ist, während oben der Streifen sozusagen durchgeht, das gefällt mir echt gut. Also kann man sich durchaus, wenn man Relive mochte, dann wird es sich mit Sicherheit lohnen, mal einen Blick darauf zu werfen. Wie immer die Frage dann, also also in dem Moment, wo es am Berg etwas nach oben geht, wird dann auch reingezoomt und dann wird näher rangegangen. Doch, kann man durchaus mal machen. Also sieht interessant aus. Wenn man Real Life mag, dann wird einem das mit Sicherheit auch gefallen. Oh, man kann sogar. Hui! Hui! Was ist denn jetzt? Nee, du kannst reinzoomen und die Ansicht, also ich hier mit dem, also so reinzoomen, wegzoomen. Ah. Wilde Sachen. Naja, das ist jetzt für den Hörer sehr, sehr uninteressant. Schaut euch mal die App oder den Service Duorama. Duorama.com an. Lohnt sich für Leute, die gerne hinterher nochmal sozusagen sich ihre ihre Tracks nochmal anschauen möchten oder auch die Tracks von Freunden. Ich fände es ja immer cool, wenn man so einen Track von, also wenn ich jetzt zum Beispiel, du fährst irgendwas Besonderes und ich lade das dann runter und kann mir das dann auf meinem anschauen und dann hinterher mir das auch, weißt du, dein Track jetzt zum Beispiel vom 600er nächste Woche, ne, mir den hinterher runterladen und den mir den da angucken, das finde ich schön, das wäre. Ja, oder ich, also wenn ich das richtig verstehe, kann man auch, also wenn man jetzt irgendeine Strecke mit Freunden zusammengefahren ist und man quasi mehrere GPX-Files von einer und derselben Strecke hat, kann man die alle hochladen und dann sieht man direkt quasi grafisch, wie man sich verhalten hat. Also wie man gefahren ist im Vergleich zu den anderen Fahrern. Es wird quasi so grafisch verglichen. Warte mal. Ja, das war ja etwas. Also, nee, es gefällt mir sehr, sehr gut. Das kann man weiter verfolgen. Ich muss gerade mal eine Meldung hier weitergeben. Weil ich werde nämlich gerade, das möchte ich hier mal kurz anmerken, ich wurde eben zu Unrecht gedisst. Das möchte ich jetzt hier live mal anmerken, weil du erinnerst dich, ganz am Anfang der Sendung hat meine Frau gesagt, mich hier gemaßregelt sozusagen. Ne? Erinnerst du dich? Ja. Und das war aufgrund eines Facebook-Postes, der auf der Home-Seite veröffentlicht wurde und wo ein Rechtschreibfehler drin ist. Ich wurde gemaßregelt, dabei ist der Post von Chris und nicht von mir. Ja, ja, was soll ich jetzt? Ich als Oberadmin hätte das verhindern müssen. Na gut, das ist es. Ja, genau. Du musst sogar als Moderator auftreten. Ja, werde ich jetzt auch machen. Ich werde da drunter schreiben. Also das fällt mir nur gerade auf, weil ich darauf hingewiesen wurde. So. Also ich wasche meine Hände in Unschuld und in Wasser. Dann ist alles gut. Ja, also noch ein kleiner Tipp zum Ende. Und wie gesagt, wenn ihr so etwas habt, wenn wir über irgendetwas erzählt und ihr meint, ihr habt das in besser oder in schöner, dann meldet euch immer gerne. Wir machen das eigentlich nur, um eure Tipps zu bekommen. Und damit und dafür halt. Das ja, genau, damit wir besser aussehen. Damit du besser aussiehst und ich besser dastehe. Gott. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir gucken mal in den Kalender. Vielleicht machen wir das jetzt noch. Also unsere nächste Sendung, vielleicht kündigen wir es an, sollte eigentlich unter normalen Umständen, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, wenn du nicht noch der Lauf dich komplett für den Laufsport begeisterst, wäre das, wenn ich richtig hinschaue. Das ist das Wochenende nach Rad am Ring. Heieieiei. Das wird interessant. Ja, das wird interessant. Überleg doch nochmal, ob du dich nicht auch noch als Einzelstarter anmelden möchtest. Ja, brauchst du jetzt, ich möchte dich jetzt nicht vor versammelter Mannschaft sozusagen zu irgendeiner Aussage nötigen. Das wäre unfair. Deswegen schlaf ja mal eine Nacht drüber. Genau. Aber ich werde definitiv davon erzählen. Du kannst ja auch, es gibt ja auch ein 6-Runden-Rennen. Mhm. Ah, da wird bestimmt geheizt. Nee, ist warm genug. Also, das geht schon. Ja, okay. Ja, aber 6 Runden kannst ja, also das ist ja auch mal eine schöne, also 6 Runden sind 150 Kilometer, 3000 Höhenmeter, das ist ja so eine schöne runde Belastung sozusagen für dich. Aber, wie gesagt, denkt mal drüber nach. Und alle Hörer, wenn ihr mal vorbeischauen wollt bei Rad am Ring oder auch da seid, ich habe heute die Information bekommen, dass der große Bike Components, das Lager aufgebaut ist am Ende der Stadt Zielgeraden. Gibt's sozusagen, warst du schon mal da eigentlich? Nee. Keine Ahnung. Ja, aber dann musst du doch mal. Also das muss man doch mal erzählt haben. Also, mit mehr Vorlauf gerne. Ja, aber diese 6-Runden-Rennen? Naja, ich will dich ja nicht so in irgendwas reinschwatschen. Ich leide dir ja oft genug darunter, dass ich in Sachen reingequatscht habe. Aber ich glaube, das wäre eine Veranstaltung, die dir zusagt, im Sinne von Spaß machen würde. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Davon abgesehen, also fahrt die Stadtziel gerade runter, dann kommt irgendwann die Rechtskurve und wenn ihr Stadtziel gerade zu schnell wart, ja, und die Kurve nicht mehr ganz bekommt, dann landet ihr automatisch beim Bike Components Lager und da werde ich dann auch zugegen sein, wenn ich nicht gerade auf der Strecke bin. Also wenn da jemand Hallo sagen möchte, dann immer gerne. Aber ich bin da nur einer unter vielen, aber die anderen sind da auch alle sehr nett, die kann man auch Hallo sagen. Und freue mich über jeden, der Geschenke vorbeibringt. und auch nur so Hallo sagt. Also es muss niemand quatschen. Und wir werden dann unter normalen Umständen mit der nächsten Sendung, ich trage es mir direkt hier in den Kalender ein, unter Vorbehalt natürlich, Milos Duck. Jetzt alle bitte auch die Hefte raus, am 1. August 19:30 unter Vorbehalt der genauen Prüfung, wie man so schön sagt. Genau. Ja. Christian, es war mir eine Freude. Nicht nur, dass wir uns am Samstag gesehen haben, sondern dass wir auch wieder gequatscht haben. Ja, fand ich auch. Sehr schön. Wir machen jetzt einfach alles so weiter. Die Links, die jetzt gleich hier reingeflogen sind, schreib die doch bitte einfach nochmal auch mal jetzt Copy-Paste bei dir in den Rechner und dann unter die Folge vielleicht gerne immer sowas oder warte, nicht mal was anderes. Gibt ja immer mal. Das eine hatten wir doch letztens hier, oder? GPS-Tricks hochladen, Wettervorhersage bei epicweather.com. Das hast du doch, oder? Das, was im Chat jetzt steht? Ja, ja genau. Ja. Also unsere alten Tipps aufwärmen, das gilt nicht. Also ich fand nee, da, also das sind jetzt auch eher keine Pluspunkte, ne, Erik? Also da... nee, also das geht nicht. Das hier Minusstrich, ganz nee, dick fett. Kein Fleißkärtchen. Dann tschüss. Ja, so. Die anderen dürfen jetzt nach Hause gehen. Wir auch. Der Erik muss noch ein bisschen nachsitzen, würde ich sagen. Genau. Ja. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Ja. Ciao. Tschüss.